Sonntagabend, praktisch pünktlich 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Haben heute wieder wunderbare Gäste dabei. Zum einen ist da der Mammon Guten Abend. und der Taksim. Guten Abend. Und ansonsten habt ihr die Freude mit euren Lieblingsaffen, dem Mond, dem Chris, dem Abel und dem Mars. Und dann geht es auch gleich schon in medias res. Gewalt gegen Frauen ist Gewalt von Männern. Na, Genau, das das passt ja. sehr gut in die Kategorie Sexismus und Sprache. Vor allem ist der Satz ja von vornherein schon mal falsch. Also, wer hat, sonst wäre das Wort Bitchfight doch nie erfunden worden. Das wäre auch Hate Speech. Oder Willst was du etwas ist mit, sagen, was ist mit. dass Frauen Gegengewalt auch von Frauen ausgeübt wird? Was ist mit Frauenboxen? Die boxen doch da nicht gegen Männer, oder? Naja, willst du ihr Gender zoomen? Es kommt Ja. wahrscheinlich darauf an, wer wen K.O. schlägt. Das ist dann der Mann. Ah, gut, aber unten wird dann gesagt, sexuelle Gewalt ist ein Männerproblem. Das ignoriert zwar immer noch, dass bei lesbischen Beziehungen die Gewaltquote deutlich höher ist als bei heterosexuellen, aber das ist zumindest schon mal eine Einschränkung. Vor allen Dingen muss man dann auch erstmal klären, was jetzt unter sexualisierter Gewalt verstanden wird. Da gibt es ja mittlerweile auch recht weitläufige Interpretationen. Also ich habe die Woche im Video vom Bleilo, der hat ja auch verwiesen auf eine Studie, wo dann unter sexueller Übergrifflichkeit auch Sachen verstanden wurden. Eine Frau lüsternd angucken oder unangemessen nach einem Date fragen und solche Sachen. Ja, irgendjemand Das hat die auch. Woche doch Aber einen. gab's da nicht auch irgendwie eine Differenzierung zwischen sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt? Ich meine, wir hatten da schon mal in irgendeinem Stream drüber gesprochen. Ja, im Prinzip ja, aber glaube ich in den letzten Tagen irgendwie nicht. Ne? Also, was ich Ah, gesehen habe, hier. die letzten Tage an Haben wir Dingern jetzt vom eine. WDR zum Beispiel, das war ja auch dann wenig differenziert in der Beziehung. Und hier ist es ja auch schon, oben steht, sexuelle Gewalt ist ein Männerproblem. Also, da ist auch schon der Neusprech nicht richtig eingehalten worden. Ja, aber ja, seit dieser Weinstein-Geschichte vergeht ja kein Tag, ohne dass irgendwie mindestens ein oder zwei Artikel in der Richtung erscheinen, die allen Männern da irgendwie Anteil dran geben wollen. Ja gut, ich sag mal, so Sachen wie Weinstein helfen ja auch nicht gerade dabei, ne? Aber also ich finde das so ein bisschen bigott, sich da jetzt so drüber aufzuregen, weil. Wieder semantisch gefragt oder linguistisch gefragt, wenn es doch schon so Wörter wie Besetzungscouch gibt, dann ist doch eigentlich allen klar, was da passiert. Ne? Und die haben das alle geduldet. Und jetzt so zu tun, gerade von den Leuten in Hollywood, die von dem System jahrzehntelang auch selber profitiert haben, jetzt so, ach ja, stimmt, und ich fühle mich schon immer so schlecht damit. Ne? Das ist ein bisschen lachhaft. Ja, das ist ja, aber das ist ja, guck mal, das ist ja wie damals, was heißt damals, vor einiger Zeit bei dieser Geschichte mit Wolfdown, mit dieser Antifa-Band, wo dann auch irgendeiner von denen dann angeblich da irgendeiner Frau was Schlimmes angetan hat. Auf einmal kamen ja auch von überall die anonymen Briefe und ach hier und übrigens, ich wurde auch mal von ihm belästigt und so weiter. Also ich möchte jetzt den Weinstein gar nicht verteidigen, das ist wahrscheinlich schon wirklich ein Schwein, ne? Aber man muss halt auch gucken, wie viel dann halt einfach medial dann auf bereitet wird und Ja, aber auch bei den kleinsten Einwänden, wie zum Beispiel, warum geht denn eine Schauspielerin mit einem Typen, der dafür bekannt ist, überhaupt auf ein Hotelzimmer? Das ist ja schon Victim Shaming oder Victim Blaming. Ja, also, ja, dabei sogar könnte man. unabhängig davon kann man ja einfach sagen, so Sachen, die hier halt stehen, der Fall Weinstein zeigt, wie die Sprache frauenfeindliche Strukturen unserer Gesellschaft verfestigt. Nein, vollkommener Humbug. Also auch dieses ganze Vor allem Gerede als. darüber, das ist wieder so gefundenes Fressen. Also erinnert mich auch echt an diese A.J. Roger-Geschichte damals. Ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnern könnt, weil das war nämlich auch so ein Ding, wo ich gerade so ein bisschen angefangen habe, halt mich mit diesem ganzen Feminismus-Kram und so zu beschäftigen und wie ich da auch noch so ein paar von diesen Leuten irgendwie bei Twitter hatte. Und dann, Vor allem, als diese A.J. Roger-Nummer ich frage war, mich die an halt dieser eben Stelle, finde ich da alle wieder. Plötzlich der Meinung waren, dass er jetzt mal wieder zeigt, was halt Frauen täglich erleben müssen. Wo ich mir denke, nein, das müssen Frauen nicht täglich erleben, die werden nicht irgendwie erschossen oder so. Ist ja auch eine großartige, so eine großartige Querverbindung, wenn man halt sagt, der irgend so ein lüsterner, notgeiler amerikanischer Filmmilliardär ist ein Beweis dafür, dass wir in unserer Gesellschaft hier frauenfeindliche Strukturen verfestigt haben. Wir müssen entsprechende komische Filmberichte machen und entsprechende komische Beispiele dann auspacken, weil das nicht so einfach ist, das zu beweisen. Ne? Die Beispiele sind ja wirklich dann schon komisch teilweise. Und vor allem ist das auch wieder ein Zeichen dafür, dass die Linke einfach nicht überreißen will, dass es um Geld geht, ja? Und damit um Macht. Das, was ich ja schon öfter gesagt habe, dass die Linke völlig aus den Augen verloren hat, dass es hier auch wieder um Klassen geht. Da ist einmal die Klasse Milliardär, der machen kann, was er will. Und dann ist da die Klasse aufstrebende Schauspielerin, die sich halt diesem Milliardär beugt oder halt Pech gehabt hat. Ja, genau, diese Masche, die der da an den Tag gelegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Irgendwie gab es so eine Audioaufnahme von. Die Masche, die der an den Tag gelegt hat, die klang ja schon so, als wenn er das schon ziemlich lange macht. Also warum lässt man denn das so lange durchgehen? Wieso geht das überhaupt so lange? Wie kann das passieren, dass da nicht schon mal vorher jemand sich beschwert hat? Ne? Naja, seine Macht schützt ihn ja davor. Aber weißt du, das ist ja der Witz. Der einfache Mann hat überhaupt nicht so eine Macht. Ja, das ist so, klar. Ja, also, und dann halt dieses ganze, ja, und Männer müssen jetzt drüber nachdenken, was sie besser machen können. Ich kann mich weiter so benehmen wie bisher, nämlich respektvoll möglichst allen Menschen gegenüber, abgesehen von ihren Geburtsmerkmalen, ja, ohne dass ich darauf überhaupt Wert lege, zu wissen vorher, ob der aber jetzt männlich, weiblich, braun, schwarz, grün oder lila ist. Ich sag mal, man könnte das vielleicht genauso gut auf seinen Nachnamen auch beziehen, aber das macht natürlich auch keiner, ne? Auf jeden Fall weiß ich nicht, keine Ahnung, willst du etwa damit sagen, dass du kein reicher Hollywood-Manager bis Filmeproduzierer mit Milliarden auf dem Konten in einer privilegierten Position, der diese ausnutzen kann, um Frauen zu belästigen? Ich das check's mal, warte. Aber ich dachte, sobald ich einer Minderheit angehöre, ist völlig egal, wie reich ich bin, dann bin ich trotzdem noch nicht privilegiert. Ich glaube, die hatten noch nicht fertig diskutiert im linken Spektrum, ob Juden jetzt weiß sind oder was Eigenes. Okay, alles klar. Ja, ich finde es auf jeden Fall ganz schön, solche herbeigeführten Empörungskampagnen in Zukunft dann wieder dazu führen werden, ja, dass, was es ja in Amerika auch schon durchaus gibt, dass ab einer gewissen Jobposition Männer halt einfach nicht mehr alleine mit Frauen im Fahrstuhl fahren wollen. Ja, weil du immer Angst haben musst, dass die danach dann heulend aus dem Fahrstuhl rennt und einfach behauptet, du hättest sie betatscht. Ja, und solche Sachen führen dann dazu, dass so ein Mann dann einfach gar nicht mehr geglaubt wird, wenn jetzt halt einfach alle Männer kollektiv immer so als sexuelle Prädatoren dargestellt werden, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Frauen unter den Rock zu greifen. Ich meine, das hast du ja hier beim Kachelmann genauso gehabt, ja. Also es gibt genug Leute, die immer noch glauben, er wäre irgendwo schuldig, weil halt dieser Shitstorm, ja, seinen Ruf so dermaßen zerstört hat, dass danach das Augenmerk auf diese Gerichtsverhandlungen, das war unrelevant, weißt du? Dein Ruf hat er alles Schwarze. Ja, genau, zum Beispiel. Ja, aber das ist ja nicht der andere. Da gab es doch noch diesen ProSieben-Moderator, der, mit dem haben sie doch dasselbe gemacht. Der Türk. Ja, genau. Andreas Türk, ja. Aber das Mitgefühl ist nicht begrenzt. Berichte von Frauen, die vergewaltigt oder belästigt wurden, auf allen Kanälen. Aber was ist mit den Erfahrungen von Männern? Finde ich eine gewagte Frage für einen Taz-Artikel, MeToo-Sanyal. Und was schreibt sie dazu? Dies ist eine These, keine endgültige Analyse. Also der erste Satz ist gleich schon mal Selbstverteidigung gegen die eigene Richtung. Schickt mir keine Hassbriefe, ja. Ich frage mich, wen sie damit meinen. Wobei. Ich finde das schon, ohne Witz, das finde ich gut und ehrlich, dass sie das dahin geschrieben hat. Ja, Muss ich ganz ehrlich sagen, ist respektabel, finde ich, weil das ist besser, als jeden Hirnfurz irgendwo durch den Äther blasen und dann glauben, das ist der Weisheit letzter Schuss, wirklich auch zu schreiben. Das ist ein öffentliches Denken. Das finde ich schon sehr respektabel. Ja, aber was denkst du denn, von wem sie die Briefe erwartet? Von Maskulisten oder von ihren Freundinnen? Also es hier wahrscheinlich um so eine Art Analyse darüber geht, ja, wie diese Erfahrung zustande kommen, habe ich eher so die Ahnung, dass sie sich vor Briefen von Männern fürchtet. Ja. Das hängt vielleicht am Schluss des Artikels ab. Ja, nee, echt nicht? Nee, es geht hier um Verständnis für männliche Opfer. Mit anderen Worten, sie wird sich vor Briefen von ihrer Clique fürchten. Tatsächlich. Wenn sie jetzt zu dem Schluss kommt, dass kein Verständnis nötig ist, dann kriegt sie vielleicht auch keine Post. Ja, aber zu dem Schluss kommt sie nicht. Okay. Ja, also, ich gehe mal nach unten. Nach. Wäre ja auch komisch gewesen. Also, sie zitiert ja halt diverse Untersuchungen, die gemacht wurden in Amerika, dass da halt eben nicht viel Unterschied ist bei den Opfern von Vergewaltigung zwischen Männern und Frauen. Ja. Ja, habe ich jetzt keinen Ton mehr oder sind einfach alle still? Ich glaube, es waren einfach alle still und ich hatte mich stumm geschaltet und eigentlich schon gesagt, dass hier dieses, dass Männer nicht die eigentlichen Opfer oder die wichtigeren Opfer sind. Aber dann sollte man auch betonen, dass Frauen auch nicht die wichtigeren Opfer sind, sondern dass Menschen, die Opfer werden, irgendwie unser Mitgefühl verdient haben. Ja. Und jetzt ja, sehe also ich schon dreimal schlaue AfDler, die Frauenberatungsstellen in Männerberatungsstellen umwandeln wollen. Nee, aber die Gleichstellungsbeauftragte ist halt weiterhin nur für Frauen da. Und das ist vielleicht nicht richtig. Ja. Sagen wir mal, Männer haben halt auch diese Probleme und da wird gar nichts ausgebaut und ja, die sind mit ihren Problem meistens dann eher allein gelassen. Hatte nicht in Stuttgart probeweise ein erstes Männerhaus eröffnet oder so? War da nicht irgend sowas? Ist da nicht, ist Männerhaus nicht eher so gleichbedeutend mit Obdachlosenheim? In den meisten Fällen, ja. Das kann man ja, da auch. Das ist ja auch so ein typisch männliches Privileg, die Ungebundenheit und Ungezwungenheit eines Obdachlosenlebens. No, aber ich sehe auch genug Frauen auf der Straße, so ist es nicht. Ja, ich glaube, da sind die Zahlen aber eindeutig. Ja, das war auf jeden Fall damals so, dass als die FDP im Landtag NRW diese Anfrage gestellt hat an die damals noch rot-grüne Regierung, wie das dann wäre mit den, was die Männer dann machen können, wenn sie aus ihrer Wohnung raus müssen, da war das auf jeden Fall die Antwort, die können sich obdachlos melden. Apropos, hast du den Artikel von Pink Stinks mit drin? Ja, den habe ich, ja. Okay, alles klar. Aber das würde jetzt zum Thema passen, da will ich nicht vorgreifen, weil Salt is coming, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, und außerdem, da steht ja in solchen Sachen nicht drin, aber wir haben ja auch schon ausgiebig über so Sachen wie das Duluth-Modell und sowas geredet. Also es gibt da ja durchaus weltweite Bestrebungen, um halt eben diese Definition von was ist das für eine Gewalt und von wem geht die immer aus und wer ist da immer der Opfer, das Opfer halt eben festzuschreiben. Der Mann ist halt zu entfernen aus dem Haus, wenn da irgendwie Probleme sind, weil das ist halt der Ursprung allen Übels und so. Ja. Aber wenigstens geht es hier unten im letzten Satz auch nochmal um einen Dialog. Ja? Lasst uns reden. Das finde ich schon fast... Ja, würde ich sagen, das freut mich, dass aus der Ecke jetzt langsam mal die Idee kommt, dass es vielleicht nicht so geht, dass eine Seite bestimmt und die andere schön still ist und macht, was man ihr sagt, sondern dass das nur geht, wenn die Geschlechter sich darauf einigen. Also auf den ersten Blick war das für einen Taz-Artikel schon fast annehmbar. Ja, ich frage mich gerade, ob das nicht vielleicht auch so ist, dass wenn jetzt hier wie geschrieben die Frauenberatungsstellen nicht weniger Geld kriegen sollen oder so, hier ob da nicht auch die Ursache ein bisschen mit drin liegt. Weil wenn die nichts zu tun haben, dann erfinden die eben Kampagnen oder so. Das ist mein Eindruck. Ja, ja, ist mein Eindruck auch. Solange das nicht auch mal ein bisschen paritätischer wird. Außerdem, das haben wir ja jetzt auch festgeschrieben, ne? Also dass die Finanzierung von solchen Sachen, dadurch, dass wir jetzt die Istanbul-Konvention vollends angenommen haben, ist die Finanzierung von solchen Sachen alles, was halt um die Ecke kommt und sagt, hier, ich mache was gegen Gewalt gegen Frauen, ist ja gesichert. Und das andere eben nicht, ne? Das nicht gesichert. Da haben wir auch noch gar nicht genug von. Ja, Das war hier ein Beitrag von Cassie Young, den Ebel eingereicht hat. Der kommt auch ein bisschen später. Vielleicht überspringe ich den Ja, Anfang aber mal. das, der, die, die Schlagzeile sagt es ja eigentlich schon, dass wir einfach wachsam sein müssen, was der Feminismus noch alles zur Vergewaltigung umdichten will. Hier der Zeichner Kukuriokyo, oder wie heißt er, hier, der den Gamergate-Comic gezeichnet hat, hat diese Woche einen Tweet rumgeschickt, wo jemand meinte, irgendwie Thoughts, also Gedanken seien Sexual Harassment. Wenn ich mir also eine Frau angucke und denke mir, ach du Scheiße, guck dir das mal an, dann ist das schon Harassment, wenn ich das denke. Thought Crimes existieren, weißt du ja. Ja, ist halt wirklich, also dieses Umdefinieren von solchen Problemen dient ja eigentlich auch dann zum Form einer gewissen Denkstruktur, ja. Dass du dann halt eben als Frau sagst, ja, nee, also all diese schlechten Dinge, die mir da passieren, so banal sie auch sein mögen, denen liegt immer Sexismus zugrunde, ja. Everything is rapist. Ja, das ist total rückschrittig, ne? Das ist ja irgendwie reaktionär und von gestern und dann kommen plötzlich Gesetze von gestern wieder auch auf Plan. Also ich hatte noch einen Artikel vorhin eingereicht, ich hoffe, der ist mit drin, über noch, ja. Katharina Barley, die berichtet dann auch, was hier schon gleich, sexualisierter Gewalt passiert ist. Aber wir Männer können uns glücklich schätzen, denn der Guardian aus Großbritannien hat eine Liste gemacht mit den Dingen, die wir tun können, damit alles besser wird. Weil wir sind ja alle kleine Weinsteins, das wissen wir ja. Ja. Und deswegen haben die diese tolle Liste gemacht, die wir jetzt mal kurz durchgehen werden. Ja. Ich soll also mit meinem Freund reden, der irgendwie ein Creep ist auf der Arbeit. Ich habe auf der Arbeit aber gar keinen Freund, der ein Creep ist. Habt ihr welche? Auf der Arbeit bin ich der Creep. Ah, okay. Ja. Okay. Don't talk over women. Also man soll sie nicht unterbrechen. Warum nicht, wenn sie scheiße reden? Ja. Ich unterbreche doch Männer auch, wenn sie scheiße reden. Ich meine, da ist doch so. Es kommt doch nicht drauf an, wer redet, sondern was die Leute reden. Ja, stimmt. Kommt auf den Inhalt an. Aber ja, man weiß ja, wie das dann gedeutet wird. Wenn du auf ein Panel oder in ein Team gebeten wirst und siehst, dass es nur aus Männern besteht, sag etwas. Oder noch besser, sag, du willst nicht teilnehmen. Ah, das wird natürlich zur Lösung des Problems beitragen. Ja. Hier sind zu wenig Frauen und ich bin eine Frau. Nee, da nehme ich nicht teil. Logik? Nee, das ist für die Männer. Also wenn du als Mann auf ein Panel gehst und siehst, da ist keine Frau, dann sollst du nicht teilnehmen. Das erinnert mich an Sigmar Gabriel, war das doch, der auf einer Bühne stand und dann irgendwas gefragt wurde und dann so ganz medienwirksam sagte, nee, jetzt soll erstmal die Frau was sagen. Boah. Wenn du einen anderen Mann siehst, der eine Frau unterbricht, sage, hallo, die hat gerade was gesagt. Das hilft, glaube ich, auch ganz tierisch der Frau, die da gerade spricht, wenn dann ein Mann ihr zur Seite springen muss. Halt mal die Fresse, du Kasper, sonst jetzt gleich ein paar Nackenschellen hier. Lerne, einen Fickraum zu lesen. Nein, Moment, nein. Einen verfickten Raum zu lesen. Verdammt. Ja, okay. Learn to read a fucking room. Das bedeutet wahrscheinlich, ich muss mich irgendwie dem anpassen. Oder ist total, ist total was einfach. Meinst, halt. Du musst dich halt immer richtig verhalten. Das ist einfach alles, was die Leute von dir erwarten. Ja, du musst erraten, welche Stimmung in diesem Raum gerade vorherrscht. Ich kenne das übrigens, wenn da eine Gruppe von Frauen miteinander redet und du als Mann kommst dazu, willst irgendwas fragen oder so, ja, dann achte mal auf die Körpersprache, ja. Die verändert sich dann. Ich denke mal, das wird die Autorin damit meinen. Aber im Endeffekt, ja gut, was soll es sonst noch bedeuten? Ja, learn to read a fucking room. Oder auf Deutsch, halt dich aus den Frauenangelegenheiten raus, soweit es irgendwie geht oder was. Ist das denn von einem Mann geschrieben oder von einer Frau? Ich glaube, es ist von einer Frau. Also, weil das liest sich halt einfach so wie, trag uns bitte den Arsch hinterher, halt's Maul und mach einfach. Genau. Nicole Silverberg. Sei immer sicher, genau, was wir meinen. Ja, geh davon aus, du bist unerwünscht. Nenne Frauen nicht im professionellen Umfeld verrückt. Ja, kann man Frauen ganz einfach wieder durch Menschen ersetzen, weil im professionellen Umfeld sollte man erstmal niemanden verrückt nennen. Oh, der nächste ist super. Ja, benutzt deinen Feminismus nicht als Mittel, um Frauen das Vertrauen von Frauen zu gewinnen. Zeig uns in deinem täglichen Leben, Zeig uns, was du tust in deinem täglichen Leben, nicht in deinem selbstbeweihräuchernden Social-Media-Account. Das wird übrigens der neue Shit in Zukunft, wenn es darum geht, Weiber klarzumachen. Das ist einfach so tun, als wäre man ein ganz einfühlsamer Feminist. Ja. Die Zeit ist vorbei. Jetzt macht doch diesen Goonie Birdman keine Hoffnung. Nee, die Zeit ist ja vorbei. Jetzt, wo praktisch irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag irgendeiner von diesen wahnsinnig liberalen Social Justice Journalisten irgendwie als aufdringlicher Grabscher oder Needy Goonie Birdman irgendwie geoutet wird, wird es in Zukunft eher so sein, ja, hüte dich vor dem männlichen Feministen, Kind. Komm vor der Dunkelheit nach Hause. Ja, wenn ich da mal, wo war das bei South Park? PC steht nicht für Political Correctness, sondern für Pussy Crushen. Mhm. Genau so. Ist schon lustig, dass South Park das vorher wusste. Ne? Berühre keine Frauen, die du nicht kennst. Und frage dich selbst, warum du Frauen überhaupt anfassen willst. Ich kann mich da an eine Tante von mir erinnern, die mir immer ganz wahnsinnig aufdringlich in die Wange gekniffen hat zur Begrüßung, so richtig klischee-mäßig. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann ich die jetzt auch einfach mal öffentlich blamen und sagen. Ask yourself, why you feel the need to touch women in general. Was soll das bedeuten? Hat die in Biologie nicht aufgepasst, die Dame, oder? Ich weiß, solange das Konsent ist es auch völlig in Ordnung, Frauen zu berühren. Aber für sie ist jede Berührung sexuell. Ja, das halt, das weißt du, dass es auch wahnsinnige, ich sag mal, touchy women gibt, ja, die dann dich zur Begrüßung umarmen müssen oder sowas oder keine Ahnung, an eine Schulter fassen oder so, kann ja auch schon zu viel sein. I don't shake a woman's hand. I don't shake it. No, Allah forbids. Ja, aber das ist doch das Schöne am Islam. Deswegen ist er doch so unglaublich feministisch. Weil da Frauen einfach gar nicht erst der Versuchung ausgesetzt werden, dass sie irgendjemand anfasst oder dass sie jemand anguckt. Ja? Ich glaube, das Beste auch für Frau Chebny wäre einfach, wenn sie sich demnächst wirklich einfach in so eine Ganzkörper-Pampers presst. So, ja, sie kommt auch noch mehr an und dann sagt ihr niemand mehr, dass sie hübsch ist. Hast du das Gefühl, dass irgendeine Frau auf der Welt dir etwas schuldet? Das tut sie nicht. Und selbst wenn du fragst, was ist mit grundlegendem Respekt, dann musst du dich erst fragen, ob du ihr den gleichen entgegengebracht hast. Gott, oh Gott. If a woman says no to a date, don't ask her again. Alles klar. Und das funktioniert so lange, bis du an die erste Frau gerätst, die sagst, naja, ich lasse mich beim ersten Mal nie auf ein Date ein, weil ich will sehen, dass der Mann sich Mühe gibt. Ja, oder bei der Art Frau, die halt eben diese Art der Aufmerksamkeit auch sehr genießt. Ja. Und halt zweideutige Signale sendet. Habe ich nämlich am eigenen Leib schon erfahren, den Scheiß, ja, dass ich dann beim ersten Date, dass sie dann gesagt hat, nee, du, sorry, ja, und dann habe ich irgendwann nochmal gefragt, und dann meinte so, hey, ich wollte halt eigentlich auch nur gucken, ob es dir wirklich ernst ist. Verschick keine Bilder von deinem Penis, es sei denn, du wirst von ihr danach gefragt. Rainer Winkler. A.K.A. Basic Human Being. Basic Decency. Wenn eine Frau nicht ein enthusiastisches Ja zu Sex gesagt hat, verschwinde. Okay. Wenn jetzt eine Frau da wäre, die mir mal ein enthusiastisches Ja vormachen könnte. Ja, wie, du weißt doch auch, vielleicht ist es eine introvertierte Frau. Und da ist das enthusiastische Ja dann ganz anders als bei so einer extrovertierten. Also, ich würde etwa sagen, es existieren noch Frauen, die erobert werden wollen. Wie sexistisch ist das denn? Wenn eine Frau betrunken ist, kann sie keine Zustimmung geben und kann auch deinem Kumpel keine Zustimmung geben, der da irgendwas versucht. Dein Kumpel ist deine Verantwortlichkeit, also sag etwas und geh dazwischen. Ich gehe zwischen zwei erwachsene Menschen, die was getrunken haben und dann irgendwie sich die Zungen in den Hals stecken oder was. Lass das mal, ihr könnt keinen Konsent geben. Ja, weißt du, fucking Pro-Tipp, wie wär's, wenn du dich nicht bis nah an die Besinnungslosigkeit besäufst? Ja, wie der letzte Assi. Vor allen Dingen, als wenn es keine Frauen geben würde, die, wenn sie betrunken sind, einfach horny as hell werden und dann halt einfach ficken wollen. Als wenn das nicht auch ein Teil dieser Geschichte wäre, dass Leute sich ihre Hemmungen ein bisschen wegsaufen. um halt. Und als wenn es das einfach nicht geben würde, dass Menschen, egal welchen Geschlechts, halt einfach auch so ein gewisses Spannungsspiel ganz interessant finden, wo man sich halt eben nicht mit einem Vertrag per Handshake darauf einigt, was man jetzt alles macht, sondern dass es einfach auch mal darum geht, diese Grenzen ein bisschen auszuloten, sich mal ein bisschen zurückzuziehen, wieder nach vorne zu kommen. Das ist ja was unglaublich Tolles, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, so ein erotisches Abenteuer hat oder so, dass man einfach so ein bisschen auch mit dieser Spannung spielt, die da im Raum steht. Wie scheiße langweilig und das, ja, wenn das alles so offiziell ausdiskutiert werden muss. Ja. Also ich gehe nur noch mit Notar auf Dates. Darf der dann auch mal, oder? Nee, so. Dazu gebe ich keinen Consent. Ja, aber dann bist du sexist, wenn du das deiner Frau nicht zugestehst, dass sie auch mit anderen Männern schläft. Ja, dann bin ich halt sexist. Weil sie ist nicht dein Eigentum, ja. Ja, Pech gehabt, nee. Das ist trotzdem meine, also, weiß nicht, das ist aber auch so eine Frage, da könnte ich stundenlang drüber diskutieren. Das ist ja eine Entscheidung von beiden, entweder oder. Wenn du das Richtige tust, dann erwarte nicht, dass du gepriesen wirst oder Geld kriegst oder einen Klopfen auf den Rücken oder nur ein Dankeschön von dieser Frau. Du hast es gerade mal geschafft, dich halbwegs vernünftig zu benehmen. Es ist so... aber eine Frau, wenn sie dann in MINT-Fächern irgendwas wird, will eine Sonderbehandlung oder was? Die möchte vorgezogen werden von den Männlichen mit den gleichen Qualifikationen. Schon klar. Binde Frauen in deine kreativen Projekte ein und lass sie den gleichen Anteil daran haben. Warum sind meine kreativen Projekte? Soll die doch eigene machen? Warum soll, also das ist wirklich, das fand ich am schlimmsten auf der ganzen Liste. Warum soll ich meine Kreativität mit jemandem teilen, nur weil der ein anderes Geschlechtsteil hat als ich? Damit oh, das die ist sagen können, auch schön. Wie sie gerne hätten, dass Videospiele aussehen. Hier, yeah, don't get defensive when you get called out. Ne, das ist wieder dasselbe wie bei Wolfdown, ja, wo sich dann von den Frauen darüber beschwert wurde, dass die Band ihrem Drummer die Möglichkeit gegeben hat, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Ja, wenn dir irgendjemand was an den Kopf wirft, dann halt das Maul und schluckt das einfach. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus, wie was hier auch vor ein paar Streams mal besprochen wurde, mit dem Klo-Mitarbeiter bei Burger King, wo die Frau dann einfach mal danach behauptet hat, ja, der hat mich auf der Toilette gerade angegrabbelt. Hm. Die sie dann Gott sei Dank auch verknackt haben für die Scheiße. Mach keine frauenfeindlichen Witze, darunter zählt alles, wo Frauen auch nur ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben werden, nehme ich an. Ja, dann machen wir gleich den Stream aus. Ja. Kommt eine Frau bei einem Arzt. Brüller! Erwarte nicht, dass Frauen süß oder nett sind und sei nicht sauer, wenn sie das nicht sind. Warum? Wenn ich halt von Frauen, mit denen ich was zu tun haben will, erwarte, dass sie süß oder nett sind. Ja, nett sein kann man doch erwarten, oder nicht? Nein, niemals. Mach keine Annahmen über die Intelligenz, Fähigkeiten oder Wünsche einer Frau basiert darauf, wie sie sich kleidet. Aber fuck doch mal, ihr macht das jeden Tag, Frau. Ja, aber wenn jetzt jemand im kompletten Koa-Raver-Outfit daherkommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie in theoretischer Physik eher weniger Ahnung hat. Aber das wäre doch bei einem Mann dasselbe. Aber also, dann Chemie, hä? Ja, Chemie schon, aber nicht theoretische Physik. Also. Eher so angewandte Chemie. Ich sag mal, auch how she dresses interessiert, glaube ich, eher Frauen als Männer. Ja. Also, wenn ein Mann eine Frau attraktiv findet, dann kann die, glaube ich, mehr oder weniger anhaben, was sie will, wenn er sie attraktiv findet. Ja. Aber bei Frauen ist es schon eher so ein Statusding auch wieder. Ne? Das ist auch, ich habe noch nie erlebt, dass zwei Männer, wenn eine Frau vorbeigegangen sind, gesagt haben, oh, also die Schuhe zu der Hose, das aber auch gewagt, ne? Ja. Ich meine, es kommt doch wieder alles auf den Kontext an, Mann. Wenn eine Frau knapp bekleidet im Club geht und so weiter, ja, dann kannst du eher davon ausgehen, dass sie auf Kontakt aus ist, als jetzt zum Beispiel im Sommer, wo halt jeder wenig Klamotten trägt und sowas alles. Ja, da musst du halt mal deinen Kopf einschalten. Aber, weißt du, jetzt hier generell zu sagen, irgendwie bewerte eine Frau nicht nach den Klamotten, die sie trägt, ja, da fehlt der ganze Kontext. Das kannst du so nicht einfach stehen lassen. Zahl Frauen so viel, wie du Männern zahlst. Ja, no, Wage Gap. Oh, kein Artikel ohne diese Scheiße, ey. Wenn eine Frau dir sagt, dass du es versaut hast und dich wie Scheiße fühlst, brummst nicht der Frau auf, dir zu besserer Laune zu verhelfen. Entschuldige dich ohne jegliche Einschränkung und dann geh weg. Oh, Alter. Also, ich möchte mal die steile These in den Raum stellen, dass diese Frau noch nie eine Beziehung in ihrem Leben geführt hat, die länger als ein paar Wochen ging. Ach komm, ich meine, guck dir doch mal diese scheiß Wunsch, diesen möchte gern Wunsch und Gruß und Bumsknigge an. Ja, das Ganze liest sich, als wäre es von einer zutiefst unsicheren Frau geschrieben, ja, die gerne möchte, dass halt eben die Männer am besten telepathisch erraten, was sie gerade denkt und was sie gerne möchte und so. Ja, und halt durch dieses Fantasieregelwerk versucht, das zu erreichen. Ja, aber das ist ja auch eine Sache, das ist mir bei Frauen schon öfter aufgefallen, dass so der Wunschkatalog, wie der Mann bitte zu sein hat, ja, der ist elendig lang und umgedreht heißt es dann, aber er muss mich so lieben, wie ich bin. Ja, ne? Genau. Und so Sachen wie, er muss ein Familienmensch sein, während er hart arbeitet und eine Karriere hat. Ja. Und er muss bitte... Und selber kommen sie in die Arbeitswelt und wollen jetzt alles auf die weibliche Art dann machen. Ja. So ist es. Ich bin eine Frau, bitte stellt mir hier, gebt mir alle Chancen und so weiter. Und dann, Mann muss sich anstrengen. Der muss sich beweisen. Ja, dann muss er natürlich auch dementsprechend Geld verdienen, eine Karriere besitzen, aber auch für die Familie da sein, den Garten machen, mich lieben, wie ich bin, aber auch die Familie verbessern. Also das ist so ein Schwachsinn teilweise. Und mich bloß nicht anmachen, nur weil ich mir ab und zu einen anderen Kerl gönne. Ja, ganz genau. Bestrafe Frauen nicht, wenn sie Zeuge deiner Verletzlichkeit werden. Ja, ich frage mich wirklich, in was für Umgebungen halten sich diese Menschen auf? Oh, großartig. Der letzte Punkt ist ja der Knaller. Don't read a list like this and think that most of these don't apply to you. Liebe Nicole, darf ich Ihnen bitte telepathisch nach England senden? Ficken Sie sich doch bitte mal richtig schön ins Knie. Die dämliche Flatterfotze. Don't use your power to get women's attention, company, sex. Also ich versuche das immer wieder, aber irgendwie scheint meine Power nicht auszureichen. Ja. Das ist ganz komisch. Und ich könnte wetten, es geht ganz vielen Männern genauso wie mir, dass die ihre Power irgendwie da gar nicht sehen und für nicht existent halten irgendwie. Ja. Schreibt sie das für den Harvey wieder jetzt oder für Tyler Malka oder für wen? Ich weiß es nicht. Naja, also dann kann es eventuell einfach daran liegen. Ich weiß nicht, hast du deine Telefonnummer von deiner Patriarchsbereichsleitung verlegt? Die helfen dir eigentlich in allen Lebenslagen weiter. Da machst du einmal einen Anruf und die klären alles für dich, solange du ein Mann bist. Patriarchy Card ist sexist Liebling, ne? Don't get defensive when you get called out. Gib einfach alles zu, egal ob du es gemacht hast richtig oder nicht. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ah, du weißt doch, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Ja, also mach einen Double Down. Wenn du dich wie ein sexistisches Schwein verhältst. Denke nicht, nur weil du auch marginalisiert bist und Gewalt erlebt hast, dass du nicht Schmerzen verursachen oder Frauen unterdrücken kannst. Ja, aber für Frauen gilt das doppelt. Ne? Die können das weder, weil noch einmal nicht, weil sie Frauen sind und dann, wenn sie auch noch Marginalisierte oder Survivor sind, dann können die doppelt nicht böse sein. Ist irgendwie ein ganz schräges Weltbild, was du da hast, Tante. Wenn der Schmerz einer Frau dich Schmerz fühlen lässt, dann schätze deinen Schmerz nicht höher ein als ihren. Oder mache deinen Schmerz nicht zu ihrem Problem. Oh mein Gott. Das hat ja was Literarisches. Ja, aber ich meine... Also ich glaube, man kann die Liste subsumieren unter gib dich bitte komplett auf und sei der Frau andienlich. Ja. Naja, man könnte auch schreiben, how to be an emotional tampon über die Liste. Und dann... Also, weißt du, alles Negative aufsaugen für die Frau, damit sie sich wohlfühlt. Keine Ahnung. So. Und bitte nicht vergessen, auch Transgender und Non-Binary People müssen so behandelt werden. Ja? Weil die noch gefährdeter sind als Cis-Frauen. Die stehen schon auf der roten Liste wahrscheinlich. Ach Mann, ey. Und die Zeit hat sich auch noch dafür hergegeben, das Ding hier zu schillen und Auszüge daraus irgendwie zu drucken. Super Nummer. Oh, ja, how the teachings of Islam could help us prevent more sexual abuse scandal. Nein. Also, einfach nur nein. Bitte nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, woher das war. Ich glaube, Independent oder irgend sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich kurz danach gelesen, dass halt das, die, der Independent auch zu großen Teilen halt muslimischen Investoren gehört. Ja, ja, aber du kannst Frauen nicht sexuell attraktiv finden, wenn sie alle in einem Niqab stecken. Ja, eben. Also das ist doch im Endeffekt das, was die Headline aussagt. Warum steckt ihr sie nicht alle in Säcke? Dann passiert sowas auch nicht. Ja. Und dann zu Hause einsperren. Dann können sie zu Hause ganz empowered sein. Außerdem würde das den ganzen Gender-Kram relativ schnell auflösen. Es gibt da nur noch ein Geschlecht, der Mann, und Frauen sind hier Eigentum. Weißt du, das ist dann, weißt du? Und auch hier wieder Second. Sexual abuse doesn't happen in a vacuum. Haben wir lange nicht mehr drüber gelacht, über die Formulierung. Und hier, how can we rely on governments when 97% of rapists never see a day in prison? Woher so, die dann, Zahl kommt, wüsste ja, ich. Ja, das wüsste ich nämlich auch gerne, wie das funktionieren soll. Weil da müssten ja dann die dabei sein, die gar nicht angezeigt worden sind. Und wie zählt man die verfügt nochmal? Oder habt ihr da einfach geschätzt? Ja, ich denke, allem das auch, ist warum, so nach Gefühl grob Pi mal Daumen. Aber auch, weißt, warum ist eine Zahl wie 97, warum nicht 60 oder 40? Das wäre immer noch voll viel. Warum ziehst du dir eine Zahl wie 97 aus dem Hut? Weißt du? Das ist echt typisch, ne? Oder 80, aber 97. Ja, 99,99% aller Vergewaltiger sehen niemals irgendwie irgendwas in Sachen Anklage. Chapter 4, Verse 2 of the Holy Quran clarifies that women were not created out of the body or a man, of a man or from his rib. Rather, the Quran testifies to the fact that men and women were created from a single soul and are from the same kind and species. Wie fortschrittlich, oder? Das ist ja eine absolut bahnbrechende Erkenntnis. Ja. Man muss das einfach akzeptieren, dass der Islam beim Thema Frauen uns einfach meilenweit voraus ist. Das sind da unten in den islamischen Ländern noch einfach paradiesische Zustände für die Weiber. Natürlich. Wir hören doch oft genug auch von diesen Geschichten da, wo war das in irgendeinem Emirat, wo eine Frau vergewaltigt worden ist und dann für außerehelichen Sex angeklagt wurde. Also da läuft es ganz sicher viel besser als hier und wir müssen einiges von denen lernen. Ja, aber in Saudi-Arabien dürfen Frauen jetzt Auto fahren und damit hat Saudi-Arabien... Oh Scheiße, dann habe ich ja jetzt auch gar keine Wahnsinnig progressiv. Mehr in der Hand. Wahnsinnig progressiv. Ich meine, klar, sicher, ist doch eine... Das zeigt doch schon natürliche Logik, ja, um halt Probleme wie Catcalling und Catcalling und solche Sachen in den Griff zu kriegen, musst du einfach Frauen komplett aus dem öffentlichen Bild verschwinden lassen, ja. Weil du dich nicht im Griff hast. Weil wir uns alle nicht im Griff haben, Abel. Das müssen alle Männer ändern. Ja, sonst hat jeden so ein Problem, wo 97% der Leute angeblich dann straffrei davon kommen. Das kann man ja gar nicht neu regeln. Das ist ja hoffnungslos verloren, das Thema. Der letzte Satz war noch schön. Also zusammen können wir ein islamisches System etablieren, das diese Fälle verhindert. Ja, danke. Scharia, Allahu Akbar! Ja, aber seit den Datteltätern weiß ich jetzt, dass Scharia überhaupt nicht schlimm ist. Eigentlich ist das voll was Gutes. Echt? Ja. Die ist ja nach Omar Sharif benannt, glaube ich. Der war ja eigentlich ganz cool. Ja, weil soweit ich das richtig verstanden habe, heißt ja Scharia nur seinen eigenen Weg im Glauben finden. Ja, es gibt da verschiedene Praxen, habe ich mir von Hengame sagen lassen. Oh, Hengame. Ich habe vorhin erst wieder einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich die neue Kolumne von Hengame gelesen habe. Oh, die kommt sicher auch noch. Obdachlosencamp an der Kennedy-Brücke geräumt. Ich bin ein Berliner. Nee, in diesem Fall ist die Kennedy-Brücke in Hamburg. Oh, okay. Aber der Grund, warum sie das Obdachlosencamp geräumt haben, ist, weil die Frauen sich bedroht fühlen. Warte mal, aber um welche Art von Obdachlosen? Ich wollte gerade noch aus Spaß sagen, wegen Male Privilege. Oh. Ja, garantiert, ja. Weil Harvey Weinstein ist einfach überall, auch unter der Brücke, ne? Also. Es ist selbst, wenn du da in so einem schlecht aufgebauten, löchrigen Zelt lebst, hast du immer noch genug Privileg, dass Frauen sich vor dir fürchten müssen. Ist das nicht schön? Ja, aber in dem Artikel steht jetzt auch nur, dass es zu Beschwerden kam, aber es wird niemand angezeigt oder so. Oder ich, keine Ahnung. Gut, Obdachlosen machst du ja wahrscheinlich nicht die Mühe, den anzuzeigen. Nee, ja gut, die Sache ist halt, auch viele Städte haben halt ein Problem mit dem Obdachlosen, weil die sehr natürlich sehr dezentral leben und dann versuchen die halt eben deren beliebte Übernächtigung, Übernachtorte, Möglichkeiten einzuschränken und die dann in diese Obdachlosenheime zu treiben, ne, damit die da halt eben ja auch teilweise leichter fassbar sind. Ja, aber halt eben, in diesen Heimen darf man doch immer nur irgendwie 8 Tage bleiben oder sowas und dann muss man ja, wieder raus und kann erst später wieder dahin. Ich denke mal, in Hamburg wie in der im ganzen Land stehen genug Flüchtlingsheime leer im Moment. Ja. Erzählt man uns ja zumindest. Ja, aber warum nicht für den Winter aufmachen und sagen, okay. Aber da müssen ja die Studenten mittlerweile drin leben. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Nee? Okay, ich muss gleich nochmal raussuchen. Ja. Und zwar wurden da quasi, also wegen der Wohnungsknappheit, bei den Studenten ist es so, dass sie halt teilweise jetzt in Flüchtlingsheimen untergebracht werden. Aber das muss ich nochmal raussuchen. Oh je. Yeah. Juhu, da ist er. Ja, den habe ich eingereicht. Katharina Barley beschwert sich nicht nur über Merkel, sondern sie ist auch in ihrer Vergangenheit schon Opfer von schweren sexuellen Übergriffen geworden. Und ihr werdet es nicht glauben, welche Hölle diese Frau durchmachen musste. Und zwar hat ein älterer Mann bei einem Fotoshooting, als er ihr die Hand um die Hüfte gelegt hat, mit der Hand dann so an der Hüfte besonders fest zugepackt. Nee. Und dass sie damit jetzt an die Öffentlichkeit geht und diese Schweinerei endlich mal ans Tageslicht zieht, Frau Barley, ich ziehe den Hut vor Ihnen. Das ist so stunning in Brave. Ab wie viel PSI oder Newton ist es denn Sexismus? Na, dann müsst ihr konkrete Regeln festlegen. Nee, das ist ja das Problem. Alles, was so konkret und festgeschrieben und so, das sind ja immer nur so Kategorien, in denen das Patriarchat denkt, um die Frauen zu unterdrücken. Das geht einfach auch ein bisschen danach, wie die Frau sich fühlt. Willst du mir jetzt etwa sagen, dass das irrational ist, wenn wir nur über Gefühle reden, Taxi? Möchtest du sollte den OPEX ersetzen? Nein, ich möchte einfach nur sagen, dass du einfach mal akzeptieren musst, dass wenn eine Frau dir was vorwirft, dass du dann einfach mal dein sexistisches, cis-heteronormatives Scheißmaul zu halten hast und das einfach hinnimmst. Weil die wird schon besser wissen, wann das eine Belästigung ist. Ja, hör doch auf. Die toten Augen von Berlin. Ich die Cibeli habe ich bei Böhmermann kurz gesehen. Ah, die ist ja übelst dünn, Alter. Die sieht aus wie so, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, dieses Stoffwechselding, wo dein Hormonhaushalt so ganz hoch ist, wo dein Stoffwechsel viel schneller ist. Also, die ist sehr, sehr dünn und man hat ihre Halsschlagader gesehen. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, wenn ich dir was diagnostizieren müsste, dann wäre es erstmal keine Stoffwechselerkrankung, sondern rostiger Nagel im Kopf. Das wird so einiges erklären, was da so aus. Also, du bist doch nur auf die erfolgreiche Frau eifersüchtig hier. Darf ich die Aufmerksamkeit der Herren auf den Namen der Autorin lenken und dazu beisteuern, dass dieser Artikel im neuen Deutschland erschien? Ich möchte kurz erwähnen, dass ich von Julia Schrammer sexuell belästigt wurde. Echt? Ja, die hat mir mal einen Po gegriffen und hat gesagt, hey, du bist ein sweeter Boy. Oh, krass. Da war die bestimmt wieder auf Ketamin. Ja, da fasst die Katharina Barley der Weltraumaffen gerade. Die hat zugeguckt. Und die Cibeli hat ein Foto gemacht und zum Internet gestellt. Ja, die Frau Cibeli war ja auf irgendwie so auf einem Podium irgendwo und da hat jemand ja den Fehler gemacht, zu sagen, dass sie eine schöne junge Frau ist. Also, das ist ja schon mal, ja, ich würde mich auch nicht anlügen lassen. Ja, 30. Interessanterweise höre ich von vielen Leuten so auf Twitter, dass sie die toll finden. Vom Aussehen her ist sie doch toll, aber mein Ding ist es auch nicht. Das Ding ist, die hat halt schon so, was halt so viele von diesen Feministinnen haben, auch die Schlesig, die mag ja so neutral, wenn die schläft, mag das ja eine schöne Frau sein. Aber das sind dann so Menschen, denen du halt so schon so in der Mimik und so ansiehst, was da für eine hinterlistige Verdorbenheit lauert. Ja, aber guck dir doch die Cibeli mal an. Die sieht, weißt du, da hat sich die Ahnungslosigkeit aus dem Kopf doch schon im Gesicht manifestiert, ja. Das ich, würde ich da eintippen, ja. Ich möchte an der Stelle nochmal empfehlen, es gibt ein Best-of, wie Thilo Jung von Jung und Naiv die Frau halt in mehreren Pressekonferenzen knechtet. Das kann man sich immer mal gut angucken. Ja, es ist echt schade, dass solche Leute inzwischen von dieser Social Justice Welle an solche Orte gespült werden, in solche Ämter. Frau Staatssekretärin, ne? Also ich glaube, das hat sich jetzt erledigt, weil die SPD jetzt ja keine Ministerien mehr hat. Ja, aber man muss sich mal immer auf die zergehen lassen, dass die Frau, ne, also für viele wissen das ja gar nicht, Staatssekretäre sind ja quasi die Zuarbeiter der Minister. Ja, aber und ich glaube auch auf Landesebene in ihrem Fall. Und das ist ja in Berlin. Naja, aber die Frau war damit also indirekt an der Regierung von Berlin beteiligt. Dann weiß man auch so ungefähr, warum das da ist, wie es ist. Ist sie noch und ist es weiterhin in Berlin. Ändert sich ja nichts. Ach ja, stimmt, weil es auf Landesebene ist. Hast du recht, ja. Ja, und dann sagt die böse deutsch-indische Gesellschaft, wo das Ganze passiert ist, auch noch, nö, das war gar nicht so, wie die Frau Chebli das erzählt. Man könnte fast meinen, wenn man sich die Fakten anguckt, dass die Frau Chebli da so eine Art Aufschrei konstruieren wollte. Ja, also in dem Artikel geht man auch darauf ein, dass sie ihre freie Rede, die sie ja in einem Facebook-Post so hochgehalten hat, dass sie halt von dem Blatt abgelesen hat und dass sie zu spät gekommen ist, dass sie sich auf nicht den Stuhl gesetzt hat, der für sie reserviert ist und dass irgendwie der Botschafter eigentlich nur so die Situation glätten wollte und jetzt nicht unbedingt einen sexistischen Kommentar von sich gelassen hat. Also. Genau nach dem, was hier drin steht, ist sie halt zu spät gekommen und es wusste halt, also er wurde ihr jetzt nicht vorgestellt, er wusste also nicht genau, wer da jetzt zu erwarten ist. Und wenn sie da zeitig erschienen wäre und auf dem Platz gesessen wäre, dann hätte es auch dieses Problem nicht gegeben. Ach, was denn für ein Problem, verfickt nochmal, echt. Er hat gesagt, sie ist jung und hübsch, irren kann sich jeder mal und ich finde auch nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise ehrenrührig ist. Nee, ich meine, es ist das Problem, dass sie nicht erkannt worden ist, was sie ja quasi konstruiert hat. Und auch falsch, Platz gesetzt hat sie sich auch noch. Ja, das kommt auch noch dazu. Das klingt halt für mich halt so ein bisschen, also so wie ich die Frau auch einschätze, ja, dass Prinzessin Chebli halt gedacht hat, die Welt liegt ihr zu Füßen, ist da hingekommen, hat sich wie ein Sack Sülze benommen, ja. Und weil sie dafür dann irgendwo mal wahrscheinlich im Background noch mal ein paar Sätze für bekommen hat, hat sie sich dann im Nachhinein gedacht, also jetzt muss ich dir noch mal einen reinwürgen. Sexismus, Sexismus. Ja, nur weil ihr dem Opfer nicht glauben wollt. Ihr seid furchtbare Menschen. Und hier haben wir auch schon die Lösung. Tragt doch eine Burke. Schön. Die Debatte zeigt, wie eng Sexismus und Rassismus heute verbunden sind. Ja, das wird ja schon seit Jahren versucht, diese beiden Sachen zu verknüpfen. Wenn du sexistisch bist, bist du auch rassistisch und so weiter und so fort. Tragen Sie doch eine Burka, ist doch kein antimuslimischer Kommentar. Das ist doch ein pro-muslimischer Kommentar. Oder? Ja. Wenn man dem Independent glauben kann, macht das ja auch Sinn. Ne? Also. Echt, Frau Chebli. So geht's nicht. So geht es nicht. Oh Mann. Wie? Natürlich ist es irgendwie ein dämlicher Kommentar, aber weißt du, ich keine Ahnung, also wenn jetzt unter Kollegen hinlatscht, also sagst du, na ihr Muschis, weißt du, keine Ahnung. Nee, das Geile ist, stell dir mal vor, ja, bist Polizist, hast andere Polizisten, Kollegen, natürlich, ja, und dann keine Ahnung, benimmt sich einer mal ein bisschen zaghaft und du sagst irgendwie so, ja, du verhältst dich gerade wie eine Muschi. Und weil du ihn Muschi genannt hast, verklagt er dich dann. Weißt du? Ja. Verstehst du? Ja, ich nenne meine Frau schon seit Jahrzehnten Muschi. Ist das dann praktisch Gewalt in der Beziehung? Naja, aber ich meine, weißt du, ich auf der Arbeit nenne meine Kollegen oftmals Kinder. Weißt du, das der Erwachsenenkindergarten. Ja. Wenn sich alle wieder beschweren, dass sie arbeiten müssen, während sie arbeiten. Weißt du, ja, genau. Oh mein Gott, der Stress, Kunden rufen an, die Welt geht unter. Und jeder hat doch so... Also ich nenne die bei mir mal, Sackfressen, die können damit auch gut umgehen. Ja, weißt du, irgendeinen Spruch hast du doch. Und ich meine, okay, Muschi, kannst du jetzt sagen, von einem Polizist, ist schlimm und so, aber meine Güte, irgendwie musst du doch deine Kollegen Peace sagen können. Ja, wenn ich das so hier richtig lese, ist das ja auch in seiner Freizeit geschehen. Oh. das ist natürlich dann eine komplett andere Geschichte. Ja, aber ich meine, im Endeffekt ist doch so, ja, du brauchst eine gewisse Toughheit, um Polizist zu sein. Also so sehe ich das zumindest, ja. Und daraus entwickelt sich dann auch manchmal so eine Art Sprache. Das ist bei mir auf der Arbeit ganz genauso. Ey, hör mal, ja, LKW-Fahrer, weißt du, wie wir manchmal miteinander reden, ja, da hast du bei anderen schon, hast du da schon eine Faust im Gesicht, so, ja. Aber das ist bei uns halt einfach, wie soll ich sagen, verbales Shitposting. Und da, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so dermaßen böse gemeint ist, dass es eine Anzeige rechtfertigt, ja. Das ist mir aber auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich war ja beim Bund zu der Zeit, wo da die ersten Frauenjahrgänge freiwillig melden konnten. Darf ich fragen, wann du bei der Bundeswehr warst? War das so 2002? Das ist ein bisschen später gewesen. Warte mal. Okay. Nee, das war, glaube ich, so 2008 oder so. Mhm. Irgendwas in dem Dreh. Waren Frauen vorher schon beim Bund? Ich dachte, das wäre so in der Zeit gewesen. Ich bin gerade zur Bundeswehr, als quasi da, als es durchgeboxt wurde, dass Frauen dann auch zur Bundeswehr durften, und da wurde noch streng getrennt. Ja, ich glaube, mittlerweile gibt's, glaube ich, gemischte Züge. Früher war das halt eben noch gab es reine Frauenzüge, reine Männerzüge und so weiter. Und da hat man dann auch wirklich drauf geachtet, dass da halt. Ja, wir hatten einen Mischzug. Und mir ist halt aufgefallen, dass wenn man zum Beispiel abends im Biwak saß oder so, und es gab halt nicht so viele Frauen, weißt du, dass du halt echt gemerkt hast, wenn die Zusammensetzung am Biwakfeuer, ne, also wenn du halt nicht vorne in der Feuerstellung warst oder auf Patrouille oder so, dass der Umgang viel, viel lockerer und unverkrampfter war und dass die Leute dann auch einfach rauer miteinander gesprochen haben, ohne das böse zu meinen, und jeder hat das halt gecheckt, ja. Und sobald dann halt irgendwie die Frauen auf der Runde ans Feuer kamen, wo der Großteil der Gruppe saß, dass der Ton immer sanfter wurde und alle versucht haben, das bloß so abzustellen, weil du genau wusstest, dass die damit nicht umgehen können. Toll. Ja, also nach dem, was hier steht, hat er es auch abgestritten, überhaupt den Beamten gemeint zu haben oder die Beamten mit der Bemerkung. Ja, aber das sieht mir schon wie eine Schutzbehauptung aus, was er da sagt. Also, aber halt, aber ach, die Kleinstündigen, ich weiß ja nicht, wenn die sich kannten vorher schon. Ne? Also, das habe ich hier aus dem Artikel noch nicht rausziehen können. Also, wenn die sich vorher kannten, die beiden, der eine, der Muschis gesagt hat, und der andere, der es auf sich bezogen hat, dann muss ich sagen, ja. Verwechslung ist ausgeschlossen. Anscheinend hat er ihn nicht gekannt, weil er musste das erst über den Dienstausweis rausfinden. Ja, okay. Ach, hier ist wieder jemand aus der Serie Ich bin ein männlicher Feminist. Ich hasse Gamergate. Die Eltern von Gamergate schämen sich für ihre Kinder, und da muss man jetzt fragen, Sam Chris, wer schämt sich da jetzt mehr? Meine Eltern dafür, dass ich Teil einer Konsumentenrevolte war, oder du, beziehungsweise deine Eltern dafür, dass du irgendwie Frauen sexuell bedrängt hast? Meine Eltern haben überhaupt gar keine Ahnung, was Gamergate ist. Also, meine glaube ich auch nicht, ne? Ja. Absolut nicht, ne? Wieso auch? Ja, aber ich glaube, wahrscheinlich hat er den Artikel geschrieben, weil er irgendeine Feministen-Troller beeindrucken wollte. Ja. Was wäre denn auch so aus in seinem Alter oder so, ja? Und der gute Mann hat sich halt an die Öffentlichkeit gewendet, um weiteren Schaden von sich abzuwenden, und gesagt, ja, es stimmt, ich bin jemand, der Frauen in der Vergangenheit schlecht behandelt hat, sie sexuell angegangen ist, etc. pp. Und das ist nur zur Illustration von dem, was momentan da so insgesamt in dieser Szene passiert. Also so viele Leute, die ich da zusammenklappen sehe, und teilweise halt nicht nur wegen Sexual Harassment und Aggression, wie er es hier schreibt, sondern teilweise auch wegen Kipo und solchen Sachen. Also habe ich das eigentlich richtig mitgekriegt, dass der Typ, der die Honest Trailer Videos gemacht hat, dass er den auch wegen irgendeiner Scheiße rangekriegt hat? Jo. Also ich verliere auch mittlerweile absolut die Übersicht. Das sind jetzt irgendwie mehr als ein Dutzend Fälle von den Anti-Gamergate-Leuten jetzt in den letzten 2 Wochen, wo irgendwie was rausgekommen ist, dass sie Leute belästigt haben. Wo du halt auch irgendwann Überblick verlierst, einfach so. Keine Ahnung. Also, ja, wer hätte denn... laufen ja viele Gefahr, dass sie da eine Belästigung mit ankriegen. Ich verstehe auch nicht, warum diese Leute sich unter dem Deckmantel der Frauen, weißt du, dass sie Frauen beschützen wollen oder sich für Frauen aussprechen, an diese eben diese Frauen ranwanzen, ja, und dann sich eigentlich in einem Milieu befinden, wo sie dann halt gerade selber super leicht Ziel werden, ja. Mal abgesehen davon, dass halt eben viele Vorwürfe sich dann ja auch noch dazu bewahrheitet haben, ja. Wenn du halt dazu rechnest, dass es vor allem diese feministischen Frauen aus den gleichen Zirkeln sind, ja, die sich über die marodierende sexuelle Gewalt und so beschweren, dann haben sich da vielleicht einfach zwei Co-Abhängige gefunden. Die einen leben davon, sich über sowas aufzuregen, und die anderen sind genau das. Und wenn man so eine verzerrte Wahrnehmung hat, da kann man auch in jedem Mann einen potenziellen Vergewaltiger sehen. Weil um einen rum ja fast nur welche sind. Arschgeigen. Heuchler von dem Herrn. Ist heute ein sehr vulgärer Stream, fällt mir auf. Ja, aber bitte, if you support Gamergate, your parents are ashamed of you. Mainstream. Und hier haben wir hervorragende Nachrichten aus Pakistan. Die wollen jetzt ihre Tribal Justice, das ist sozusagen Stammesgesetzlehre, also Stammjustiz, in den Staatsapparat besser mit einbauen, also ins Justizsystem. Und ich meine, in Pakistan ist es ja generell so, Gleichberechtigung und so Sachen nicht so gut. Ich meine, du kannst hingerichtet werden, wenn du vergewaltigt wirst und so Kacke. Also generell ist es da jetzt schon nicht so gut. Plus das, was sie jetzt machen wollen, macht es dann noch schlechter. Aber ich denke, die kümmern sich da eher um so Sachen wie, schwer darf der Stein sein, welchen Durchmesser darf er haben, wie hoch muss der Kran mindestens sein und sowas. Ja. Weißt du, dass das endlich mal vereinheitlicht wird? Ja, aha. Und es ist halt, weißt du, selbst wenn Pakistan gar nichts machen würde, wäre es furchtbar. Aber es ist halt einfach ein klarer Schritt nochmal weiter zurück, wo du halt auch einfach nur noch den Kopf schütteln kannst und ihr denkst, Leute, irgendwie, warum? Oh mein Gott, ich kriege das Feuer nicht aus. Gib mir den Benzinkanister. Ja, also. It's fast and cheap, das ist auch cool. It's fast and cheap. Ja, das ist doch eigentlich, da könnten wir Deutschen doch mal von Pakistan lernen, oder? Hatten wir doch letztens mit Hasnain Kasim. Deutschland könnte mehr Dankbarkeit an die Türkei von Pakistan lernen. Dann lernen wir einfach auch, dass der Viertelälteste und seine 10 besten Freunde machen in Zukunft alle zivilgerechtlichen Fragen. Das ist viel billiger, als diese ganzen Richter zu bezahlen. Vom Islam lernen heißt Siegen lernen. Nicht nur bei den Frauenrechten, auch in dem Fall. Was meint er denn mit edifying? Befriedigend, so in der Richtung, glaube ich. Also es ist schnell und billig, aber nicht immer befriedigend, so in der Richtung, oder? Edifying ist sowas wie moralische Instruktionen, weißt du, wie Gesellschaft dann abzulaufen. So, also weißt du, es ist fast und cheap, es ist billig, weil du halt dann zu Grundregeln. Erbaulich ist die direkte Übersetzung auf der. Okay, da kann ich was mit anfangen. Oh ja. Chris, bist du gerade nicht da? Sonst würden wir den nächsten. Ah, Chris ist wahrscheinlich gerade mal AFK, so wie es aussieht. Ja. Pakistan. Gibt es ein gutes Lied von Farin Urlaub? Chris? Das ist ja ein Traum heute. Auch einmal mit Profis. Ja, und in Pakistan gab es die Woche auch einen Gasangriff, also in der Kaschmir-Region. Oh, Chris ist wieder da. Grenzen. Und hier die furchtbarsten Städte sind Delhi, San Paulo und Kairo. Komisch, ich dachte irgendwie Berlin, Köln und Magdeburg. Also ja, nach dem, was hier so los ist, was Feministinnen angeht. Ja, also. Don't tell me how to dress, tell them not to rape. weil ja alle Leute ihren Söhnen beibringen, dass sie vergewaltigen sollen. Wie oft haben wir den Blödsinn jetzt schon gehört? Ja, Frauen für eine bessere Welt. Ja, ist automatisch so. Viel zu männlich, bla bla bla. Parlament, die Menschheit Frauen, tickt auch im bla, bla, Jahr 2017. Ja, oh Gott, die armen Abgeordneten. Ja, und wie wär's denn mal, weiß ich nicht. Frauenquote im Kohlebergbau, bei den Müllmännern, ja, beim Straßenbau und bei den LKW-Fahrern interessiert ja wieder keinen Schwanz. Ach, diese Artikel kannst du dir ausdrucken, damit den Arsch abwischen, ey. In einem Artikel steht, weltweit sind nicht einmal ein Viertel der Abgeordneten in den nationalen Parlamenten weiblich. Ja, dann guck dir weltweit an, wie viele Frauen sich Bücher über Politik kaufen und sehe, dass da ungefähr so eine Verbindung besteht, mit wie viele Frauen sich um Politik scheren und wie viele Frauen dann in Politik was reißen können. Nee, das liegt nur daran, dass wir unseren Töchtern beibringen, dass sie sich nicht mit Politik beschäftigen sollen. Ja. Die Bewegung Because I'm a Girl hat auch dazu aufgerufen, in Deutschland 1 Milliarde in Frauenförderung zu stecken. Ja. Nur mal so. 1 Milliarde Dollar, Mr. Eine Milliarde Dollar. In Frauenförderung oder in Frauenärsche? Ja. Ja, aber der Artikel hat ganz viele tolle Ideen darüber, dass Frauen natürlich mit Frauen, nur mit Frauen kann die Welt genesen, nur weibliche Politik und so. Und wollen wir die Welt verändern, dann müssen mehr Frauen alles machen. Frauen sind unterrepräsentiert, bla bla bla bla bla bla. 1 Milliarde Euro fordern wir dafür in den nächsten 5 Jahren. Ein wichtiger und angemessener Beitrag. Brutto, was? 0,7% des Bruttonationaleinkommens. Dauerhaft. Plan international war ja auch dieses mit. Nein, Plan international, da bin ich sogar. Das, da wird sofort eine Kündigung reingeschrieben. Ja, das muss ich auch mal sagen. Das ist nämlich dieses Ding. Die hatten ja auch diese Reklame, die so stark kritisiert wurde. Mit diesem Mädchen helfen oder irgend sowas halt. Wo es halt wirklich, dann war da so ein armes Mädchen in einem Entwicklungsland drauf, aber dann, ich raff's nicht, warum nicht Kindern helfen? Ich raff's einfach nicht. Was bringt einem dieses Aufteilen? In einem Alter, wo diese Kinder halt auch noch gar keine sexuellen Wesen sind, also noch nicht mal so unterscheidbar sind wie später. Ja, also ja, weil Jungen in Entwicklungsländern auch privilegiert sind. Ja, natürlich, stimmt. Ich vergaß. Ja, spendet euer Geld lieber anderen Leuten als Plan International. Ja. Oh, apropos feministische Pornografie. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt, dass die Jusos in Berlin fordern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinen Mediatheken feministische Pornos zur Verfügung stellen soll? Nein. Im Ernst? Doch kein, ja, warum auch nicht? Die sind ja eh nicht sexistisch oder erotisch. Ist auch, so haben wir alle kein Internet? Es ist auch keine Fake News. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle nochmal rausgesucht kriege, aber das... Das glaube ich auch. Ich glaube es sofort, auch wenn man sich... Das ist auch in Danisch oder so. Der Bildungsauftrag feministischer Pornografie. Was eine Schande, dass wir da heute nicht sein können, weil wir senden müssen. Ey. Ja, genau. Also das, darum geht es doch. In der Muschi, oh Entschuldigung. Ich glaube schon, ja. Ja, also irgendwann bei der Republika gab es da ja auch mal so einen Beitrag über feministische Pornografie und da hatten sie so ein Kuchendiagramm. Und da war dann gezeigt, wer da hingeht zu so einem Symposium über feministische Pornografie. Und der größte Teil der Teilnehmer waren Leute, die forschen zum Thema feministische Pornografie. Und der Rest waren dann noch irgendwelche Leute, die irgendwo anders in der Bildung irgendwie arbeiten und dann irgendwie noch ein paar Lesben oder so vom Lesbenverband. Und das war's dann. Ich habe meinen Freundin auch mal erzählt, dass ich dann forschen bin, wenn sie ein Porno gefunden hat bei mir. Ja, also auf jeden Fall nichts mit Männern oder so. Weil für die ist das ja auch nicht gemacht, das ist für die da halt gemacht, damit sie sich irgendwie einen drauf runterholen können oder auch nicht. Dass sie da irgendwie Stereotypen aufbrechen oder, keine Ahnung, sich vom Schönheitsideal lösen oder weiß ich nicht, was die da machen. Ah, brich meine Stereotypen auf, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das feministischer Porno so geil ist, wenn die erste Viertelstunde erstmal nur aus den Vertragsverhandlungen besteht. So, ja, und jetzt unterschreiben Sie bitte da und da, dass Sie nicht zu fest an der linken Pobacke zugreifen. Das mag sie nämlich nicht. Wurde da nicht neulich in Großbritannien einer verurteilt, weil er die Frau während dem Sex an der Brust gepackt hat und sie das nicht mochte? Sie hat ihn nicht angeklagt wegen Vergewaltigung, sondern wegen dem Griff an die Brust und er wurde sogar verurteilt. Das müsste ich aber auch, auch raussuchen. Aha. Nee, lass mal. Ich vertrag nur so viel. Ups, radikalisierter Feminismus. Oh, radikalisierter was? Feminismus aus der Basler Zeitung. Jetzt kriegen die radikale Feministinnen auf den Sack. Oder wie wir es nennen, Westfernsehen. Ich wollte es gerade sagen, so Schweizer Journalismus ist mittlerweile das neue Westfernsehen. Ja, Sie glauben, dass wir da oben etwas blind sind, aber das stimmt nicht. Wir kriegen alles mit, auch wenn Feministinnen sich radikalisieren. Ja, das ist ja eigentlich ein altbekanntes Phänomen, oder? Ich meine, radikale Feministinnen gibt es bei denen ja schon, keine Ahnung wie lange. Ich sag nur Andrea Dworkin. Ja, ja also. Nur dass halt auch hier ist halt dieses Dilettantentum dieser Millennial-Hipster-Generation halt zutage getreten, weil du siehst ja schon an dem Bild hier, es geht nicht darum, irgendwie wirklich was zu tun, sondern die Titten mit irgendwas zu bemalen und zu glauben, das wäre dann ein revolutionärer Akt. Ja. Ich meine, hier in dem Artikel selber gehen sie nochmal speziell auf Agentin drauf ein und wie es halt irgendwie, wie Agentin halt irgendwie Sinnbild dafür steht, was halt sozusagen mit dem Feminismus jetzt irgendwie merkwürdig und schief läuft. Also, erklär doch nochmal kurz, was das war. Das war diese Agentin war halt so ein Wikipedia, wo man Menschen, die Feminismus kritisiert haben, aufgelistet hat und man denen halt direkt den rechtsradikalen Stempel oder rechtskonservativen Stempel aufdrücken wollte. Und da waren dann halt schon so Sachen, so allein eine Quote zu kritisieren, war halt dann schon irgendwie Beweis, dass jemand rechts und reaktionär ist. Und irgendwie ist halt die Böll-Stiftung ja da als Finanzier aufgetreten von dem Ding und irgendwie hat man sich da in Grund und Boden geschämt, was für eine dumme Idee das ist, die dann halt auch noch richtig schlecht ausgeführt worden ist, weil man halt einfach die Leute mehr denunziert hat und Sachen an den Pranger gestellt hat, weil man ja sozusagen deren Argument er auch nicht wiedergeben möchte, weil das ja dann negatives Gedankentum ist, was in dem Wiki steht und dann ist es einfach nur so ein Stück weit Rufmord und man kann nicht mal mehr nachvollziehen, warum jetzt Person XY rechts ist. Weißt du? Und irgendwie war das ja ein ziemlicher Schuss nach hinten oder ein Schuss in Fuß, während der Fuß im Mund steckt, was ja für die Grünstiftung irgendwie öfters mal bei den Grünen öfters gemacht wird. Und ja, der Artikel nimmt es halt auseinander. Und ich finde es halt nicht schlecht, dass du das halt einfach in einer normalen Zeitung liest, dass das durchkommt, dass es nicht nur so Kram ist, den sich die Leute denken oder auch den wir auseinandernehmen, sondern dass es halt selber in der Zeitung aus Artikel drin steht. Das fand ich einfach schön an dem Artikel. Also, dass dann ein Gegenwind kommt. Also, bei Agentin war es übrigens der gute alte Don Alfonso, der das Ganze auch relativ handwerklich gut auseinanderklamüsert hat und auch festgestellt hat, was da für Hintermänner hinter sind und so. Hm. Das war schon. Mammon hat geholfen. Ah, stimmt. Ein Video dazu gibt es auch bei mir. Bitte gucken und abonnieren, ne? Ja, jetzt sind wir hier bei Pink Stinks. Juhu! Der Taxi hat gerade schon angetrailert. Pink Stinks hat viel Angst und zwar vor dieser Person hier. Das wird einfach das Beste der Welt. Wenn die Frau wirklich unsere neue Familienministerin wird, dann werden wir eine nicht versiegende Salzquelle die nächsten 4 Jahre haben. Es wird ein Fest für die ganze Familie. Ja, also es raschelt auf jeden Fall im Blätterwald in Deutschland und diverse Leute, unter anderem hier auf Spiegel Online, haben wohl geschrieben, dass Katja Suding hier von der FDP aus Hamburg, dass sie halt im Gespräch ist als neue Familienministerin und das ist natürlich hier für Pink Stinks so ein Super-GAU, ne? Die FDP da irgendwie, weil die machen ja auch Politik für Männer und so. Das ist ja richtig i. Ja, vor allen Dingen gibt es bei der Politik halt auch nicht das Geld mit der Gießkanne, ne? Ich glaube, die passen da schon so ein bisschen besser drauf auf. Genau, und solche Sachen. Haben die Sachen da oben im ersten Abschnitt wirklich was vom Ende des Schlaraffenlands geschrieben? Das fände ich ja absolut fantastisch. Hier, da, was? Im Vergleich zu einer liberalen Politik werden sie das Schlaraffenland gewesen sein. Ja, genau das sind nämlich die letzten 4 Jahre für euch gewesen. 100 Millionen Euro Demokratie leben, Schlaraffenland. Und ich bitte darum, Frau Suding zur Ministerin zu machen, damit das abgestellt wird. Oh, ich hätte so einen Spaß dran. Ja, das wäre das Größte. Also. Also, man muss ja auch nicht alles wegnehmen, aber 100 Millionen sind eindeutig zu viel. Und man muss auch genauer gucken, ob man da nicht vielleicht auch Radikale fördert. So wie es ja mal, bevor die Frau Schwesig drangekommen ist, von der Frau Schröder in dem Gesetz verankert worden ist, dass man nur noch die fördert, die halt keinen Radikalismus fördern. Da wäre die Amadeo-Antonio-Stiftung schon nah am Ausschlusskriterium. Ja? Und das hat ja die Schwesig wieder kassiert. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt noch viel mehr Vorteile. Also zum Beispiel gilt die Frau Suding auch als Befürworterin von dem Wechselmodell halt eben, was halt darauf hindeuten würde, dass, also wenn sie jetzt wirklich das Familienministerium übernehmen würde, dann denke ich mal, dass das auch größtenteils sein wird, um diese Forderung halt eben zu erfüllen. Also dass das dann wahrscheinlich auch im Koalitionsvertrag dann stehen wird. Wenn das Wechselmodell ist die 50-50-Lösung, genau, bei sich trennenden Eltern, meinst du, ne? Ja, genau, ja. Und das ist halt auch, wenn man sich mit der Frau Suding so ein bisschen beschäftigt, ne, die ist halt einfach der Albtraum für jede Feministin, weil das ist halt einfach eine Frau, die halt einfach sich am Riemen gerissen hat und sich halt einfach hochgeackert hat. Ja, und die halt richtig Eier in der Hose hat. So, weißt du, Suding, das ist, die ist wirklich tough. Ja. Auch wenn du die Reden von ihr anhörst, so zu kritischen Themen, die hat auch, es gab jetzt vor der Wahl, gab so ein Format von, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Internetsender das war, wo die Politiker mit irgendwelchen Rappern zusammengebracht haben, um über Politik zu reden. Und die Suding, die hatte dann irgend so einen halblinken Vollidioten da, der ihr dann irgendwas von struktureller Gewalt erzählen wollte. Ja, und die hat den ganz schön auseinandergepflückt. Also die ist schon nicht ohne. Ja, außerdem, ich erinnere mich noch daran, dass sie in der Bürgerschaft von Hamburg, da hat sie mal eine Rede gehalten über diesen einen Islamverband, der in Hamburg auch einen Staatsvertrag bekommen hat. Und da war irgendwie was rausgekommen, dass da irgendwer irgendwas gepredigt hat oder so. Und da hat sie sich halt hingestellt und gesagt, wenn das halt so ist, dann muss man den Staatsvertrag halt wieder kündigen. Ja. Und das hörst du und sonst von Politikern halt auch nicht. Ne? Und dieses, ich glaube, hier haben wir das hauptsächliche Gegenargument für die Frau Suding, das Pink Stings interessiert, weil die haben ja gerade ihre Plakat-Stasi eröffnet, wo man sexistische Plakate anzeigen kann. Und da ist natürlich diese Kampagne Mündige Bürger statt Plakatpolizei ist natürlich der Super-GAU. Wenn die FDP einfach sagen würde, sowas machen wir nicht mit, so ein Blödsinn brauchen wir nicht. Na, das steht in dem Artikel auch irgendwo drin. Also grundsätzlich ist es halt so, die Fördergelder für Pink Stings, so der Vertrag steht halt, da kann man halt auch nicht so einfach raus. Das heißt, die Gelder fließen. Aber tatsächlich hat das Familienministerium halt die Möglichkeit, bei einzelnen Projekten dann halt zu sagen, so hey, nee, so nicht. Na, und ich hoffe halt einfach, also man muss ja erstmal abwarten, ob und wie diese Koalition zustande kommt, wer da welches Ministerium kriegt und ob da am Ende dann wirklich auch alles gehalten wird, wie es versprochen wurde. Aber das macht mich sehr hoffnungsfroh. Was mich sehr hoffnungsfroh macht, ist, dass auch von der Nicola Bär, der Generalsekretärin der FDP, verkündet wurde, man will dafür sorgen, dass das NetzDG in die Geschichte eingeht als das Gesetz, das die kürzeste Laufzeit hatte. Ne? Und ich jetzt hoffe, wollen wir aber mal das FDP-Beweihräuchern einstellen. Ne? Nee, es geht ja auch um den Rest. Ne? Also ich hoffe halt, dass die Grünen halt so klein gehalten werden wie möglich und dass dann wirklich halt einfach mal ein paar Sachen wieder andersrum gehen in den nächsten 4 Jahren. Ja, also die Sache mit dem Familienministerium wäre schon viel wert, weil ich meine, die Leute, die uns länger zugucken, werden ja wissen, wie viel Spaß wir über die letzten 4 Jahre halt eben gehabt haben mit dem. Also es war ja eigentlich fast alles irgendwie, was wir hier an dusseligen Regierungskram hatten, hatte irgendwie irgendwas mit dem zu tun, entweder direkt oder indirekt. Also auch diese Sexualstrafrechtsreform und ja teilweise auch diese NetzDG-Geschichte wurde ja auch irgendwie alle Nase lang mit von wegen ja und die Frauen und so weiter und so fort. Also irgendwo haben sie ihre Griffe halt immer mit drin. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Suding noch irgendwie gewisse Schweinereien aufdeckt aus dem Ministerium. Die ja, also meistens waren da ganz offensichtlich ganz viele Skandale. Also ich erinnere nur an diese Nummer mit Team Gina Lisa, da wo sich die Familienministerin, Frauenministerin da quasi mit einer solidarisiert hat, die dann hinterher schuldig gesprochen wurde. Ja, man könnte auch sagen, sie hat versucht, Einfluss auf das Urteil zu nehmen. Ja. Indem sie ihren Namen hinter diese Geschichte dahinter gehängt hat. Ne? Ja, so eine Facebook-Seite gibt es ja auch noch, Linker Feminismus. Da haben sie sich auch schon dran gestört. Frauen- und Familienpolitik unter Jamaika kein Zuckerschlecken, meinen die. Eine Partei, die ihr Recht auf Sexismus verteidigt und die nicht versteht, warum sich Alleinerziehende nicht einfach ein Eigenheim zulegen. Ah, come on. Was für ein Scheiß. Ah, nee. Das beruht auf einer Aussage von Alexander Graf Lambsdorff in so einer Fragerunde vor der Wahl, wo er tatsächlich ziemlich reingeschissen hat. Wo ihn dann so eine alleinerziehende Mutter in so einem in prekären Arbeitsverhältnis gefragt hat, was die FDP denn für eine Frau wie sie tun würde. Und er dann erzählt hat, naja, beim Eigenheim wollen wir die ersten paar 10.000 Euro irgendwie steuerfrei gestalten, was ihr jetzt nicht wirklich geholfen. Er ist so ein bisschen der Peter Tauber der FDP. Aber na gut, was soll man von Adligen erwarten? Jahrhundertelange Inzucht, da kommt nichts bei raus. Aber ja, heute beleidigen wir aber alle. Warum? Ich habe nur über Adlige gesprochen, ich habe niemanden genau gemeint. Also das, wir wissen ja, die Deutschen sind eine Köterrasse, also kann ich auch sagen, dass die Adligen unter Inzucht leiden. Das kann man ja bei manchen Königshäusern in Großbritannien oder so gar nicht abstreiten. Ja. Ja, das habe ich gefunden, das war ganz lustig hier von Science Files. Da hat sich irgendwo an der Universität von Jena hat sich die Gesellschaft für kulturelle Evolution gegründet und die haben halt so einen Code of Conduct, der irgendwie sagt, dass sie sich da nicht belästigen dürfen und so. Und weil die das halt extra irgendwie festschreiben hier, hat Science Files hier so ein bisschen polemischen Artikel geschrieben, so nach dem Motto, was ist denn das alles für sexbesessene Leute da irgendwie sein, die da erwarten als Mitglieder in ihren Reihen, dass sie halt meinen, sowas irgendwie festschreiben zu müssen. Es ist verboten, Fotos in der Absicht zu machen, den Fotografierten anschließend mit dem Material zu erpressen. Ja. Das ist echt verboten, ja. Ey, aber um ehrlich zu sein, weißt du, diese Code of Conduct-Geschichten, das ist immer nur jedes Mal dasselbe. Du machst irgendwelche merkwürdigen Regeln, die man irgendwie auslegen kann. Und dann passt dir die Politik von irgendwem nicht und dann tust du irgendeine Regel halt so auslegen, dass die Person deswegen ausgeschlossen werden kann. Und das ist halt SJW-Playbook wortwörtlich. Also, unanständiger physischer Kontakt ist verboten. Was ist das denn für eine Aussage? Erstmal ist unanständiger physischer Kontakt bei jedem was anderes. Und dann, warum will ich jemandem verbieten, wenn ein Pärchen, was da auf der Tagung ist, gerade mal irgendwie knutschen will oder ihr einen Arsch packt. Ich bitte euch. Oder wenn das consentmäßig passiert, wo ist denn das Problem? Ja, oder wenn sie ihm an den Arsch packt. Ja, der letzte Punkt ist aber erhellend. Ne? Sexuelle Annäherung, wenn sie nicht gewünscht ist, ist auch verboten. Und dass man, ja, das rauszufinden, ob sie jetzt gewünscht ist oder nicht. Wollte ich gerade sagen. Das ist doch genau das, wo sich gestritten wird, im Prinzip. Ne? Ey, das ist doch so ein Käse. Das weißt du doch erst, ob das unerwünscht ist. Das weißt du doch erst, wenn du es ausprobiert hast. Genau, ausprobieren ist schon verboten. Und du kannst mir doch jetzt, also ich weiß nicht, es sind ja auch ein, zwei Frauen im Chat und vielleicht sieht es ja irgendeine Frau und kann es dann mal kommentieren. Ich bin halt nur ein Mann, aber ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass wenn mir ein Kerl irgendwie nahe kommt und mir die Hand aufs Knie legt oder so und ich dann halt einfach sage, hey du, nee, sorry, ist okay. Also ist das jetzt wirklich so der Untergang des Abendlandes, dass ich danach mich nackt unter der Dusche wälze und immer sage, ich bin eine Schlampe, ich bin so eine dreckige Schlampe. Ich fühle mich schmutzig. Ja, so, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Nein, aber in meinen Augen geht es bei so einem Code of Conduct wirklich nicht selber um das Verhalten, sondern einfach nur aufgrund von Politik, aufgrund von fehlender Gesinnung, die in eine bestimmte Kerbe schlägt, Leute ausschließen zu können. Ja. Das ist alles, was die machen. Genau, du machst dann eine Anschuldigung gegen irgendwen auf Basis von diesem Ding und dann heißt es halt von wegen, wir haben null Toleranz irgendwie und wir sind ja nicht der Staat, also brauchen wir es euch auch nicht nachweisen und so weiter und so fort. Ja. Genau. Wir haben ja auch noch das Einzelvideo. Inhalt öffentlich zu zeigen. Schaut mal, Pornos! Ja, aber mir muss doch mal ganz ehrlich, mir muss doch keiner erzählen, dass das nicht jedem Mann schon mal passiert ist oder auch bestimmt vielen, vielen Frauen, dass sie nach dem Date irgendwen versucht haben zu knutschen und derjenige dann gesagt hat, so hey du, nee, das war ein schöner Abend, aber ist okay. So, das wäre ja nach dem Maßstäben hier, wäre ich dann ja schon angeschissen. Vergewaltigung, ja. Ja, und es ist doch jedem schon mal passiert, dass er Bilder mit sexuellem Inhalt irgendwie hochgehalten hat bei einer wissenschaftlichen Tagung. Das ist jetzt ja auch nichts ungewöhnliches. Naja gut, also wenn es da wirklich um Evolution geht, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass da hin und wieder mal über Sex gesprochen wird auf der Tagung. Also. Ja, da ist halt dann die Frage, da sind wir dann bei dem Punkt von Abel. Ist, wenn ich zwei Bullen, einen Bullen und eine Kuh beim Geschlechtsakt zeige, ist das schon ein Bild mit sexuellem Inhalt und kann man mich dann schon rauswerfen? Mhm. Und je nachdem, ob sie dich generell loswerden wollen, weil du konservativ bist oder weil du libertär bist, werden sie das dann auch so umsetzen. Also das sage ich hier jetzt mal voraus. Ja, ich bin Sina, erstens abends nicht, wenn es dunkel wird, rausgehen wegen der männlichen Feministin und zweitens nicht zur Max-Planck-Gesellschaft, da sind nur verrückte sexuelle Prädatoren unterwegs. Wie kommt das denn da rein in die Max-Planck-Gesellschaft, habe ich mich gefragt. Naja, indem irgendjemand Gender-Studies gehabt hat, der da irgendwie so pflichtmäßig einstellen mussten, gemusst haben oder so. Ja, irgendwie eine Gender-Frau wird da jetzt wahrscheinlich beschäftigt sein müssen. Hier stand doch irgendwas von wegen interdisziplinärer Ansatz oder so. Das sagt ja eigentlich schon, dass es halt alle möglichen Sachen da anzieht. Und ich meine, wenn Evolution schon Thema ist, dann fangen Leute vielleicht mit sowas wie biologischem Geschlecht oder so ekligen Dingen an. Da muss man natürlich auch schon einen harten Code of Conduct haben. Ja, das ist hier nochmal übers Netz.dg. Da gibt es wohl jetzt so ein internes Papier vom Justizministerium, wie die das jetzt irgendwie aufgeteilt haben und was die jetzt da irgendwie wie... Also es gibt wohl so drei Kategorien, die es gibt und je nach Größe der Netzwerke und das einzige in der größten Kategorie, Kategorie A, ist Facebook. Und die kriegen halt das höchste Bußgeld, wenn sie irgendwie was machen. Und Kategorie B... Kann der Staat das einfach so festlegen, so willkürlich von der Höhe her, diese Bußgelder? Ich wundere mich da. Ja, es geht darum, wie viele Nutzer die haben. Also hier Kategorie A, über 20 Millionen, Kategorie B, 4 bis 20 Millionen. Wie sie das machen, dann ist schon willkürlich, ja. Dann machen wir sie lustig. Ja, das haben halt die Leute im Ministerium so ausgearbeitet und die Politiker haben es abgenickt. Ausgepumpt. Ja, der Rahmen ist natürlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, obwohl ich ja auch immer noch meine, dass da nicht 50 Millionen Euro drinsteht, also, sondern 5 Millionen. Und wie die immer auf diese 50 Millionen kommen, ist mir bis heute schleierhaft. Also, wenn da irgendjemand weiß, wie das kommt, dann soll das uns bitte mal schreiben, weil in dem Gesetz stand das auf jeden Fall nicht drin. Weil hier steht nämlich, 5 Millionen wäre für Einzelpersonen und 50 Millionen für Unternehmen. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja irgendwo generell geregelt oder so, dass das für Unternehmen dann immer irgendwie das Zehnfache ist oder so. Aber wenn, dann wüsste ich nicht, wie. Das geht doch los bei 2 Millionen Nutzern oder was, ne? Dann vielleicht 5 Millionen für 2 Millionen Nutzer und ja, 10 Millionen für 4 Millionen Nutzer. Keine Ahnung, wie viel hat Facebook? 30, 31 Millionen in Deutschland steht hier. Sowas auf die, ja, stimmt auch nicht ganz, ne? Jetzt haben sie noch 20% Fake-Accounts ausgerechnet oder was, keine Ahnung. Ja, es ist auf jeden Fall ein total willkürlicher Eindruck, oder nicht? Ja, schon. Ja, also, ist doch auch vom Mars. Ja. Leitlinien sind aber noch nicht beschlossen. Das ist auch immer gut, wenn man schon ein höchststrafbewährtes Gesetz hat, aber noch keine Leitlinien. Oh, Aquanox Deep Descent, da freue ich mich drauf. Ja. Ja, aber das wird die Art und Weise, wie man im Internet kommuniziert, nicht einschränken. Da hat mir der Ray Röntgen hat mir das erklärt, dass da alles in Ordnung ist. Deswegen ist da ist völlig unangemessen, dass man sich da einen Kopf drüber macht. Das wird gute Dinge machen. Ah, offensichtlich sind das Leitlinien zum Gesetz, weil da unten im letzten Satz steht, Bußgelder für kleinere Netzwerke sind in den Leitlinien bisher nicht gesondert enthalten, aber da weiß ich auch nicht genug über Jura, um jetzt zu sagen, wo da eine Leitlinie ja, ist. Ja, sie hatten ja in dem Gesetz hatten sie ja auch eine Grenze ab dem das erst gilt, also von, ich glaube, es waren 2 Millionen Nutzer oder so. Mhm. Das war ja, wo ich noch meinte, dann kommen sie mit 4chan oder so, aber das war ja irgendwie nicht hoch genug. Ja, 4chan hat halt keine Mitglieder im Endeffekt. Ach so, ja, genau, ja. Das ist das Ding. Das hat ja 8chan. Ja, also ich bin gespannt. Auf jeden Fall sind die im Ministerium schon mal ganz schön fleißig noch, ne? Obwohl der Mars weg ist. Aber nicht noch seine Sachen runter. Oder? Ach, der sitzt sicher noch bis zum letzten Moment auf seinem Drehstuhl. Oh Gott, einer von diesen Artikeln. Twitter is finally cracking down on harassment like never before. Genau. Die machen sich alle ihr eigenes Geschäftsmodell damit auch kaputt, oder nicht? Ja, klar. Und zwar mit diesen das ist so bescheuert. Punkten hier. Also mitspielen, oder? Also bin ich mal gespannt, Woche, was alles unter Punkt 3 und 4 fallen wird. Ich habe da so meine Ahnung. Naja, die Woche ist ja Dorian auch für irgendeine totale Lappalie erstmal gesperrt worden. Und der letzte Twitter-Account von Schlomo wurde direkt nach der Erstellung dicht gemacht. Also, aber das ist ja bei denen dann Ban-Evading. Also, naja. Das gibt es ja auch in allen Communities. Ja, aber bei Dorian nicht. Der hat sich mit irgendeiner komischen Feministenbratze irgendwie in eine Flicken gekriegt. Und also hat sich für Dorians Verhältnisse sogar relativ am Riemen gerissen. Ja, und die hat dann einfach einen riesen Fass aufgemacht und oh, das ist so schlimm, meldet den bitte alle. Und dann hat er sofort einen Bann gehabt. Für naja, sicher, Mass Reports helfen einfach. Ja, weil dadurch halt eben das Augenmerk auch auf so eine Geschichte gelenkt wird, die sich damit eher befassen und dann hast du halt den Salat. Die Woche gab es doch auch eine Frau, die gesagt hat, dass der Weinstein sie angefasst hat und die dann auch hier gebannt worden ist. Hate Symbols and Imagery. Oh nein, bitte keine Frösche posten. Mm. Und keine Milch. AfD-Frösche. Ja. Und dieses, wer diesen ausgezeichnet hier Emoji nochmal benutzt mit dem Zeigefinger und dem Daumen in den Kreis formen. Im White Power-Symbol, kannst du ruhig so sagen. Ja. Wir sind hier unter uns. Okay. Ja, und Violent Grooves, so wie zum Beispiel Hashtag Gamergate. Ja. Mm. Ja, also aber sicherlich nicht benutzt, die Antifa. Ja, die Antifa nicht. Die sind nein. Ja nicht gewaltig. Ja. Nee, wer ist denn im Kommunismus gestorben? Also jetzt bitte. Peace through violence, sag ich da nur. Mhm. Tweet that glorify violence. Bomber Harris, do it again. Ja, das Buch, Ende der Gerechtigkeit. Das Ende der machen Gerechtigkeit. Wir jetzt schon Werbung oder was? Nee, wir machen keine Werbung. Das, ja, weiß ich nicht. Ich hab's nicht gelesen. Stolz präsentiert vom Herder Verlag. Ich hab's nicht gelesen, das Buch. Ich kann auch nicht sagen, ob es gut ist. Ich war auf jeden Fall bei einer Diskussionsveranstaltung, wo dieser Herr, der das geschrieben hat, der Jens Gnieser, da zugegen war. Und der hat halt so ein bisschen erzählt. Also der Mann ist Vorsitzender von dem Richterbund, wenn ich mich richtig erinnere, im Deutschen Richterbund. Das ist halt auch irgendwie so eine NGO, wo man da halt irgendwie wieder Mitglied werden kann. Und weil er halt auch in irgendwelchen Talkshows irgendwie mal gesessen hat und so, kriegt er halt alle möglichen Zuschriften von normalen Bürgern, die halt meinen so, ja, hier, diese Entscheidung ist irgendwie so, diese Entscheidung ist irgendwie so, das ergibt doch gar keinen Sinn, erklären Sie mir das mal und so. Und da hat er jetzt halt dieses Buch geschrieben, wo es halt um solche Dinge halt eben geht. Und ja, also das Fazit, was er so ein bisschen gezogen hat, klang auf jeden Fall nicht so hoffnungsvoll. Also er hat zum Beispiel auch diese Sache mit Polen und den Gerichten da angesprochen und gemeint, das ist halt in Deutschland auch so schlimm. Nur in Deutschland interessiert es irgendwie keinen. Und ja, Einflussnahme von der Politik halt eben gibt es jetzt auf Richter wohl nicht so, aber auf Staatsanwälte auf jeden Fall. Und ja, also... Ja, und ich fand es auch ein bisschen komisch, weil er hat halt bei vielen Beispielen irgendwie, wenn er so gemeint hat, so ja, wenn jetzt mal jetzt irgendwie ein Bußgeld kriegt, dann muss der Staat das eigentlich gar nicht verfolgen. Das ist eigentlich nur so, dass das irgendwie dieses entscheiden können. Es muss also nicht. Im Regelfall wird das halt gemacht. Und ich meine, ich habe auch damals daran erinnern zu können, dass ich, als es in Polen, als dann hier die Empörung so hochschlug, dass ich auch irgendwo einen Blog-Eintrag von einem deutsch-polnischen Juristen gelesen habe, der halt auch aufgezeigt hat, dass die Systeme zwischen Deutschland und Polen, dass sie sich eigentlich mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede aufweisen und dass er das auch nicht so ganz verstanden hat, dass das dann so skandalisiert wurde. Also dieser Herr Gnieser, der hat gemeint, in Deutschland wäre das aber nicht so schlimm, weil wir haben, bei uns ist das einfach historisch gewachsen und wir sind ja sowieso ein Land, wo die Demokratie viel stärker ist als in Polen, hat er gemeint. Okay. Ja, und wie würde also, man das dann messen? Er hat halt häufig, also zu diesem Bußgeld-Ding hat er halt im Kontrast dann irgendwelche hier Straftaten, die was mit Meinungsäußerungen gebracht haben, wo ich mir nur gedacht habe, das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. Also nach dem Motto, wenn jetzt jemand angezeigt wird wegen einer Beleidigung, dann wird die Anzeige häufig fallen gelassen, weil es halt geringfügig ist. Aber wenn jetzt jemand ein Bußgeld kassiert, dann wird das halt häufig durchgezogen, obwohl halt eben das eine Straftat ist und man die Straftat halt zwangsweise verfolgen muss und das andere halt ein Bußgeld ist, was man nicht verfolgen muss. Und so. Ja. Also das waren halt so die Beispiele, die er gebracht hat. Und dann im Nachgang gab es auch noch eine Diskussionsrunde. Ich habe mich da aber nicht gemeldet, weil da waren zu viele Juristen, die dann da irgendwie über Ausbildung von Staatsanwälten und sowas da irgendwie philosophieren wollten mit ihm. Da habe ich meine Ruhe auch noch reingesteckt. Unterm Strich kann man vielleicht mal sagen, lesen kann man nicht nur im Internet, sondern man kann sich auch mal wieder ein Buch holen. Ja. Also, ja, wenn das so die Fälle sind, die er da beschrieben hat, ist es auf jeden Fall interessant. Ja, hier geht es ums Rechtssystem in Berlin und wir haben da ja schon einige Male jetzt Artikel gehabt, die halt Sachen bemängeln, und hier bemängelt jetzt ein Staatsanwalt, dass man zu wenig Personal hat und dass selbst wenn man mehr Personal hätte, man zu wenig Räume hätte und dass man geltendes Recht jetzt zum Teil auch gar nicht mehr so genau umsetzen kann, weil man einfach zu viele Fälle hat. Und man dann halt nach der Schwere entscheidet und dass halt oftmals Sachen halt auch nicht zu Ende ermittelt werden und dass ja dann Verjährung und so Sachen eintreten. Also da gab es auch vor 6 Jahren eine recht große Ermittlung mit sehr vielen Stunden Polizeiarbeit, die Betrug in der Krankenkasse aufgedeckt haben und ja, es ist halt mittlerweile einfach verjährt und fallen gelassen worden, wo es erst ein Riesenschaden am Staat entstanden ist und dann nochmal sehr viel Geld, was rausgeblasen wird, um den Schaden zu ermitteln, um dann nicht die Kapazität zu haben, sich denn dann auch mal damit zu beschäftigen, dass irgendwelche Leute Strafen dafür bekommen. Und was halt auch aus diesem Brandbrief hervorgeht, ist, also diese Anklagen können alle nicht rechtzeitig verhandelt werden. Und das bedeutet wiederum, dass halt Leute aus der U-Haft entlassen werden, ja, die einer Straftat verdächtig sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, ist es so wie in Amerika, wo man nur einen bestimmten Zeitraum in U-Haft sitzen darf? Ich glaube, ja. Ja, ne? Und ich glaube vor allem auch, das kommt drauf an, was sie dir vorwerfen. Also die Schwere der Straftat. Halt noch Verdunklung, Flucht etc. Ein Bekannter von mir ist Anwalt in Nordrhein-Westfalen und der sagte auch, dass du mittlerweile in Nordrhein-Westfalen musst du schon richtig ein Ding reißen, damit du überhaupt noch in den Knast kommst, weil die Gefängnisse da so krass überfüllt sind, dass sie dir echt alles Mögliche an anderen Strafen aufbrummen, nur halt nicht irgendwelche Gefängnisstrafen. Ja, die Polizei beschwert sich, dass die Drogendealer, die sie morgens am Cottbusser Tor festnehmen, mittags da schon wieder stehen. Scheint echt alles super zu funktionieren in Berlin. Naja, das ist halt, man merkt halt überall, wo Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün an der Regierung ist, da läuft es halt. Und ich meine, von Spiegel TV oder von Spiegel allgemein kann man halten, was man will, aber die bringen halt auch in regelmäßigen Abständen, bringen die relativ gute Reportagen über die organisierte Kriminalität in Berlin. Ja, sei es irgendwelche Familienclans oder andere Zusammenschlüsse. Und wenn man sich da anguckt, mit was die alles durchkommen, was die machen können, dass da vor Diskotheken Türsteher abgeknallt werden, dass sie sich da Waffenlager in der Stadt halten und so weiter und so fort, dass das alles geht, ohne dass der Staat da eingreift und das irgendwie unterbinden kann, das ist schon echt ein starkes Stück. Ich meine, so ein gewisser Grundbodensatz organisierte Kriminalität wirst du immer in jeder Gesellschaft haben, ne? Das lässt sich nicht vermeiden, aber wenn das dann halt teilweise echt solche Ausmaße annimmt wie in Berlin, weiß ich nicht, das finde ich nicht mehr witzig. Ja, wobei man gerechterweise sagen muss, Berlin hat seit der Wende noch nie funktioniert, egal ob Rot, Rot, Grün, CDU oder sonst irgendwas. Das war immer ein Fass ohne Boden und das hat sich kontinuierlich verschlechtert. Ich glaube, eine Rolle spielt auch, dass einfach immer mehr Gesetze gemacht werden, dass irgendwie nie was zurückgenommen wird oder so. Also ich sage mal, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Hate Speech Gesetze, damit die Justiz auch noch ein bisschen mehr zu tun hat oder so. Ja, also wenn dann ein schlechter Zustand im Land herrscht, weil Recht nicht funktioniert und du dich darüber auskotzt, dann kriegst du zumindest hier eine Verwarnung oder eine Strafe aufgebrummt, weil du deine Klappe aufgemacht hast. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, hier mit South Park, ich habe mir den Artikel selber nicht durchgelesen, weil ich keine Ahnung, es ist... Oh, es ist einfach nur die Überschrift und klar, Clickbait. Die Überschriften, aber ich meine, meine Fresse, Alter. Das Ding ist, ist einfach total behindert, ganz einfach, weil der Matt Stone, er ist einer von den Erschaffern von South Park. Der hat damals gesagt, als diese Safe Space Geschichte kam, ihr erinnert euch noch, ne? Ja, also South Park war immer auch irgendwie so eine Art Mittel, um die Mächtigen zu kritisieren, und er sieht ja halt selbst auch, dass die progressive Linken in den USA immer mehr an Fahrt gewinnen und so und immer irrer werden und immer mehr Angriffsfläche einfach auch bieten für Comedy und solche Geschichten, und ja, South Park behandelt das halt eben ganz gerne, ne? Die greifen ja immer aktuelles Geschehen auf und machen sich dann halt auf übelste Art und Weise darüber lustig, und ja, keine Ahnung, wenn man dann halt so eine getriggerte Mangina ist, dann muss man halt einen Artikel drüber schreiben, weil die Fifis verletzt wurden, aber im Endeffekt ist es doch nur Humor, ja. Also man muss auch dazu sagen, die Staffel mit PC Principle und dem ganzen Safe Space Scheiß, das ist, glaube ich, auch ist mega gut, echt ohne Scheiß. Ich habe so gelacht und ich habe lange kein South Park mehr geguckt, und seitdem gucke ich immer mal wieder mehr rein. Ja, also die letzten zwei Staffeln kann ich jedem, der sie nicht gesehen hat, nur empfehlen. Und auf southpark.de kann man das auch noch legal und in Englisch oder Deutsch, ganz wie man will. Ich empfehle natürlich Englisch. Aber ja, ich finde überhaupt das Modell sehr fair von denen, dass sie die Sachen auch am Tag nach der Erstausstrahlung ins Netz stellen und sagen, okay, guck dir ein bisschen Werbung an, aber du kannst es gucken, wann du willst. Ja, ist vor allen Dingen auch, nachdem viele Staffeln halt echt so ein bisschen durchschnittlich waren, haben sie da echt nochmal einen richtigen Peak erreicht. Und South Park war schon, also ich weiß nicht, gab es da nicht mal die Diskussion, wie toll South Park ist, weil die beiden Behinderten da so hervorragend in die Gruppe integriert sind und da halt einfach alles mitmachen. Dass, ja, also wie man South Park allen Ernstes sowas vorwerfen kann. Es ist ja nun auch nicht so, als wenn die sich auch nicht schon oft genug über irgendwelche White Power Idioten lustig gemacht. Das war doch jetzt die erste Folge der neuen Staffel, war White People Renovating Houses. Ja, also die Weißen kriegen genauso ihr Fett, da kriegen halt alle ihr Fett ab. Da kriegen die Muslime ihr Fett ab, die Mormonen, Scientology, Christen, es ist völlig egal. Jeder kriegt einer ab, wenn er sich scheiße benimmt, und genau so sollte Satire funktionieren. Atheisten, ja, übrigens auch, ne? Es gab ja diese Richard Dawkins-Geschichte da. Und auch Internetrolle. Und dann zu behaupten, dass das hätte zum Aufstieg der White Supremacists beigetragen. Ihr habt sie nicht mehr alle, Leute. Echt. Was hat denn eigentlich nicht zum Aufstieg der White Supremacists beigetragen? Black Lives Matter. POC. Ja. Ja, und das ist hier ein angebliches Interview mit einer Tante, die bei Avato gearbeitet haben will. Ja, ist, ja, finde ich ein bisschen erschreckend, dass dann halt im Endeffekt doch anscheinend alle unsere Ängste vor dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gar nicht so fehl am Platze waren. Also wenn das, was sie hier erzählt, stimmt, dann... Es wird doch kein Overblocking geben, komm. Den Eindruck hatte ich aber auch auf Twitter teilweise, dass vor der Wahl ganz schön manipuliert wurde. Aber kannst du mal zusammenfassen, was befürchtet sie oder was hat sie erlebt? Boah, also das war schon... Ich scroll mal ein bisschen runter, ob da noch was steht, sonst gucken wir kurz ins Video rein, weil das ist auch schon ein bisschen her. Ah. Da war doch genau, hier war ein Text auch dazu, genau. Wie ist es gelöscht? Wie kommt das denn? Nee, das ist ein... Oh, das kann sein, keine Ahnung. Naja, es ist ja in den Quellen drin, also man sollte sich das dann wahrscheinlich einfach mal durchlesen. Also das ist halt hier, die Dame ist halt gefragt worden, ob sie da arbeiten will, halt als Teilzeitgeschichte, und dann musste sie erstmal so einen langen Selektionsprozess durchlaufen, wo die Leute halt so ein bisschen drauf getestet worden sind, wie sie zu so verschiedenen ideologischen Standpunkten stehen, und wenn man das sich durchliest, könnte man halt das Gefühl haben, dass dort Menschen, die sagen wir der Social Justice Ideologie kritisch gegenüberstehen, aussortiert werden. Also, wenn du ein bisschen weiter runter gehst, da kommt was über einen Mann, der halt seine Meinung zu irgendwas gesagt hat und der dann rausgeflogen ist. Und es war, ja genau, es ging um Trump und solche Sachen. Ja, genau. Nur einer fand das alles nicht. Der hat gesagt, er würde erstmal abwarten wollen, ob Trump nicht dafür sorgt, dass Amerika wieder zu seiner alten Größe zurückfinden würde. Er zog danach auch ganz schön über Hillary Clinton her und meinte, die wäre nicht wählbar und würde alle täuschen. Ja, Und dann weiter unten steht dann, dass er nicht mehr dabei war danach. Über die Flüchtlinge und Angela Merkel hat man gesprochen. Und die AfD und so. Und danach wählt Facebook dann die Leute aus, die was löschen, oder was? Warum gehen sie nicht gleich zur Amadeo-Antonio-Stiftung? Ganz ehrlich. Also, wenn man so schon die Leute selektiert, die löschen sollen, dann kann man auch gleich sagen, dass man zensieren will. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ja, aber rein von der Definition her ist es mit der Zensur, glaube ich, so, dass es nur Zensur genannt wird, wenn es vorwegläuft. Also nach Zensur ist, ja, ist eben eine andere Form. Oder so. Moment mal, aber Filme werden doch auch nachträglich noch zensiert. Ja, genau. So. Nachzensur ist in Deutschland auf jeden Fall gang und gäbe. Vorzensur ist verboten. So heißt es jedenfalls. Ja, das ist vom Prinzip. Also du sollst dir nach Möglichkeit die Schere selber in den Kopf stechen, ja? Die ruhige junge Frau und der Trump-Fan und noch ein junger Mann, der auch sehr ruhig war, mussten dann gehen. Der Rest und ich wurden gebeten, irgendwie weiterzumachen. Und die haben die ganze Zeit nicht gewusst, für was für einen Job sie sich bewerben. Ne? Also die haben diese Gespräche geführt, als würde es um irgendeinen Job gehen. Die wussten nicht, dass sie Fake News und Hassposting-Löscher werden sollen. Man sehe das ja bei den Ausschreitungen, die es bei zum Beispiel den Pegida-Demos gegeben habe. Ich bin kein Freund von Pegida, wirklich nicht, aber Ausschreitungen habe ich da jetzt eher wenig von gehört, wenn mal irgendwie das militante Gegenprotestler irgendwie ausgetrastet sind. Das Einzige, was ich da mal an Gewalt mitgekriegt habe, ist, dass sie einen von den Organisatoren irgendwie fast mal ins Koma geprügelt hätten. Zu Pegida hatte ich das bisher noch nicht gehört, aber ich hatte dem geglaubt, wenn er das sagt. Oh, Fake News bei Facebook. Ich kann die Welt vielleicht ein kleines bisschen verbessern und dafür sorgen, dass so ein Müll und solche Fakes aus dem Netz verschwinden. Jetzt machst du endlich mal was gut ist für die Menschheit und gegen Hass und Nazis ist. Das haben die mir auch so zu verstehen gegeben während des Gesprächs. Bitter, oder? Eigentlich. Das war ja auch der Ansatz quasi. Ich erinnere da nur an den Redebeitrag von Frau Künast im Bundestag damals bei der Debatte zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo sie über politische Korrektheit da geredet hat, wie wichtig das doch wäre, dass man die Würde achtet und so weiter und so fort. Der Facebook-Mitarbeiter hat das neue Gesetz der Bundesregierung gelobt. Denn dadurch gäbe es jetzt die Möglichkeit, gegen solche Leute, die Hassnachrichten schreiben, vorzugehen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Hasskritik. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Also es geht doch in dem Gesetz überhaupt nicht darum, dass man User bestrafen würde für das, was sie posten. Oh Mann, Dann kriegst du noch einen Mentor zugeteilt, der die blaue Pille schon ein bisschen länger schluckt als du. Die Nazis von der AfD wählen, was dann bedeuten würde, dass die Gewalt wieder zunimmt und wir wieder so etwas haben wie im Dritten Reich. Die Nazis nicht an die Macht kommen. Also, was ist das da? Ich habe echt das Gefühl, dass diese Beratung, die da erfolgt, das steht ja auch so irgendwie in den Sachen der EU und so drin, dass die NGOs sollen Facebook und so beraten. Ich habe echt das Gefühl, dass die sich hier von der Anetta einen Personalleitfaden haben schreiben lassen. Tja. Sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten, ob das da irgendwie nochmal rauskommt, wie trustworthy das Ganze ist und so. Ja, aber meint ihr wirklich, dass die gesagt hat, sie soll die Unbestechlichen rauslöschen? Also das scheint mir doch irgendwie ein bisschen zwielichtig zu sein. Ich habe diesen Namen noch nie gehört vorher. Philosophia Perennis ist aber auch schon frech, muss ich sagen. Das ist zwar stark konservativ und sicher nicht links, aber das, ich habe jetzt noch nichts auf Philosophia Berlinis gesehen, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. Wer auf diese Liste kommt, haben Supervisoren entschieden. Naja, war nicht auch zwischendurch die junge Freiheit auf Twitter geshadowbanned? Das kann schon gut sein. Sind dabei einem vielleicht mal die Namen Bertelsmann oder Amadeo Antonio Stiftung gefallen? Das kann ich nicht so genau sagen, aber das könnte gut sein. Man hat uns vor der Wahl erklärt, dass die Rechten eine unglaubliche Kampagne in den sozialen Netzwerken fahren würden, um die vielen unentschlossenen Wähler zu beeinflussen. Das ist völlig legitim. Parteien nutzen Medien, um Wähler zu gewinnen. Dass das jemandem nicht auffällt, der sich für einen Demokraten hält, ist mir echt ein... Ja, ich musste auch die, es gab ja in den letzten Wochen ständig diese Bilder von Christian Lindner, der da in Österreich bei dieser liberalen Partei in Österreich rumsitzt, freudig strahlend. Da musste ich auch immer an dieses ganze, oh mein Gott, Russland, oh mein Gott, Putin mag Trump, oh mein Gott, Wahlbeeinflussung denken. Ja, aber die Wahl wurde beeinflusst. Außerdem hat man uns da nochmal ganz konkret darauf hingewiesen, dass wir niemandem, nicht mal unseren Eltern, detailliert erzählen sollen, was wir machen. Das ist der Folge in der DDR, wa? Nö, gar nicht. Ja, krass. Ja, was denken die denn, dass das auf Dauer funktioniert oder was ist doch lachhaft? Erwarto. Ja, die machen das ja, wie der Staat das haben will, ne? Mhm. Wie die Regierung das haben will. Der Staat, das sind ja eigentlich noch immer noch wir, also Res Publica. Shadowbanning. Ja, so ungefähr funktioniert das. Tja. Bei euch zum Beispiel auch, ist auch nett. Wenn ich das Thema aber angeschnitten habe, bin ich entweder von den Kollegen angegangen worden oder man hat mir erklärt, dass Facebook ein privates Unternehmen sei und machen könne, was es wolle. Deswegen musste es ja auch durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dazu gezwungen werden. Weißt, ich habe immer so das Gefühl, es muss halt wirklich erst alles wieder gegen die Wand fahren, weißt du? Also, was schlimmer wird, bevor es besser werden kann. Ja, ja, genau, so weißt du, klar, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen alarmistisch so, ich versuche das ja immer zu vermeiden, dann irgendwie so fatalistisch zu werden. Nö. Ja, also manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, es muss erst wieder einmal richtig knüppeldick die Scheiße kommen und danach reiben sich wieder alle die Augen und sagen, also wie konnte das denn passieren? Ja, nee, ich stimme dir absolut zu, das ist das Beste, zum Beispiel auch wieder hier kürzlich, ja, das Beste, was der AfD überhaupt passieren konnte, war diese absolute groteske Medienkampagne, ja, und natürlich die Aussagen gewisser linken und grünen Politiker, ja, also von daher klar, sicher, ja, lass die machen. Viele von den Kollegen sind politisch aggressiv, aktiv und in manchen Raucherpausen ist dann der ein oder andere sogar richtig aggressiv geworden, wenn es um aktuelle News oder die AfD oder so ging. Da sind dann Sprüche gefallen, die hätte ich von Nazis erwartet, aber nicht von Leuten, die ich am Anfang für normal gehalten habe. Zu mehr als drei Viertel der Artikel, die zum Löschen freigegeben waren, hat sie dann selbstständig Beweise gefunden, dass das keine Fake News sind. Ja, also. Mir ist, als hätte ich die Menschen irgendwie manipuliert und um ihre eigene Meinung betrogen. Ja. Oder als hätte man dich benutzt, damit du das tust. Das war das richtig, ne? Ja, aber ich meine, so eine Auslese ist ja schon, das mit der Auslese finde ich am krassesten, dass du wirklich nur die holst, die genau deine Richtung fahren, weil von allen anderen müsstest du ja auch Schiss haben. Ja? Jeder, der sagt, ich bin liberal, der wird das früher oder später ausplaudern. Und die haben sie halt das Pech gehabt, an jemanden zu geraten, der nach und nach gerafft hat, was da passiert. Also wie gesagt, nochmal mit dem Gran Salz bitte, weil das ist eine unbestätigte Geschichte. Und das ist nicht irgendwie 100% verifiziert. Ja, Und dann kommt die Sibylle. Die ist so das Gegenteil dazu. Eigentlich. Also da habe ich auch echt, ich weiß nicht mehr, wer es mir geschickt hat, original. Aber das ist wirklich grandios. Das ging richtig also, rum dieses Mal. Also ich habe da ganz viele Aussagen gesehen. Ja, ist aber gesehen. Auch, es geht nicht, echt nicht. Während die Linken über gelungene Gesprächsführung mit Schlägern, Brüllern und Menschenhassern nachdenken, formiert sich in aller Ruhe eine faschistische Bewegung. Die Zeit des Redens ist vorbei. Also ja, das sind die, weißt du, was mir so auffällt bei den Linken momentan? Die am lautesten nach Blut brüllen, weißt du, die es wirklich knallen lassen wollen. Das sind die du in der Front dann nicht findest. Das sind solche Weiber wie Sibylle, das sind Menschen wie André Teilzeit, das sind die es von hinten immer schön anheizen und jetzt müssen wir den Faschisten aufs Maul hauen und bla bla bla. Und das machen die dann so lange, bis das erste Mal ein Faschist vor denen steht und sagt, so Fräulein, und jetzt unterhalten wir uns mal darüber, was du hier sagst. Ja, auch dieses Bild mit der Buchmesse, also es wird auch weiter dieses Ding gefahren, dass das alles die rechten Verlage schuld waren. Und vor allem dass, der Typ, dass der dieser da Typ hier, den wir da sehen, der natürlich für den Unbedarften aussieht wie ein Skinhead mit seinen Tattoos und den kurzen Haaren und wie er da das Plakat zerreißt. Der hat hinten drauf stehen Black Bamble Block Crew. Das ist also der schwarze Frankfurter Block. Bamble ist das Ding, wo drin man den Apfelwein ausschenkt. Oder Äppler. Ja, also das ist ein Linker. Und trotzdem geht dieses Foto immer wieder durch die Presse und durch die Medien. Und die Assoziation bei 90% der Unbedarften wird sein, ach guck mal, Nazi, gewalttätig, so sind sie. Ja. Für das Recht der Rechten, eine Petition für das Recht der Rechten, ungestört Menschenhass zu verbreiten. Für den Schutzraum, den Rechte brauchen, um Andersdenkende auszubuhen, körperlich anzugreifen, mit Trillerpfeifen und der immer gleichen Verächtlichmachung zum Schweigen zu bringen. Moment mal. Oh Mann. Trillerpfeifen, körperliche Angriffe, ausbuhen, Andersdenkende. Bist du dir sicher, dass du über die Rechten redest? Gegen Menschen zu hetzen, die nicht männlich und biodeutsch sind. Was um Gottes Willen außer drei Flaschen Rotwein ist dieser Frau im Kopf rumgegangen, als sie das geschrieben hat? Ja, das habe ich mein Logo auch schon mal gedacht. Es braucht Zonen der Ruhe, damit Rechte sich entfalten können und Feuerchen vor Heimen legen und Juden angreifen. Sibylle, bist du so blind oder glaubst du wirklich, dass der Großteil der Übergriffe auf Juden in Deutschland auf das Konto von Rechtsextremen geht? Dann muss ich dir nämlich eine traurige Wahrheit mitteilen, dem ist nicht so. Ja, das sind, weißt du, das sind Menschen, die leben mittlerweile in ihrer eigenen Traumwelt, wo die aus dem Haus nicht mehr rausgehen und halt wirklich glauben, dass hier irgendwo durch Deutschland noch SA-Banden marodieren und die Warte, Leute. Das kommt am Ende dieses Dings, kommt genau das. Ja. Das ist, die Zeit des Redens ist vorbei. Das ist so unendlich öde. Diese rückwärtsgewandten Links-Rechts-Schlachten. Es hält uns von dem ab, was wirklich wichtig wäre. Der Kampf gegen die sich selber fressende neoliberale Aushöhlung der Menschlichkeit. Aber dann halt, während die Staatsorgane klar machen, wo der Hammer hängt und Widerstand von Jugendlichen gegen neoliberale Politik, die krass Bierflaschen geworfen haben, mit aller gegebenen Herde bestraft, damit sich so ein Angriff nie wiederholt. Damit wird klar, dass linker Widerstand im Zweifel immer härter geahndet wird als rechte Pöbeleien, Straftaten, Schlägereien, Angriffe. Was ein Bullshit! Oh Mann, Alter. Puh. Was für ein unsagbarer Bullshit. Du brauchst mit so einem Menschen aber auch gar nicht mehr reden. Weißt du, das ist das exakte Gegenstück zu Menschen wie Langer R und Dark Side of Keck, ja, die glauben, dass das Deutschland mittlerweile in der Migrantengewalt ertrinkt und genauso fest zementiert sind in ihrem Weltbild, dass hier alles ganz fürchterlich schlimm ist, da hast du es auf der anderen Seite. Das ist genau dieselbe weltfremde Scheiße. Vielleicht ist der schwarze Block die jungen Menschen der Antifa, die Faschisten mit dem einzigen Argument begegnen, das Rechte verstehen, die einzige Bewegung neben einem digital organisierten Widerstand, die eine Wirkung hat. Es wird nichts mehr von alleine gut. Die Regierung wird uns nicht retten. Allein eine neue Definition des Begriffs linker Aktivismus kann den Schwachsinn des Hasses und der Menschenverachtung stoppen. Soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, ich hab grad ein Flashback. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Dieser Absatz? Als ich Button mal... Nicht zumachen. Nee, ich wollte nur mal das wunderbare Buch angucken. Das wunderbare Buch ist das unsichtbare Komitee. Warte, eine Sache wollte ich kurz noch anfügen. Das hat mich gerade ganz fatal daran erinnert, als ich mal mir Sachen durchgelesen habe von Ulrike Meinhof, kurz bevor die ihren Journalistenberuf an den Nagel gehängt hat, um zur RAF zu gehen. Das ist derselbe Duktus. Und natürlich darf geschossen werden. So eine Enttäuschte, die meint, man kann nur mit Gewalt was verändern. Ja, genau. Ja, von der stand dieser Spruch. Und natürlich darf geschossen werden. Während die guten Linken immer noch sitzen und über eine gelungene Gesprächsführung mit Schlägern, Brüllern und Menschenhassern nachdenken, spielt draußen das alte Lied gut. Die ersten Schaufenster werden beschmiert und die Fahnen gehisst. Ja. Die Zeit des Redens ist vorbei. Es geht um die Rettung der Menschlichkeit. Das ist der fucking Spiegel, Alter. Weißt du, das liest sich wie ein Bekennerschreiben von der Roten Armee-Fraktion. Das ist eine Frechheit. Ja gut, ich meine, wenn du Worte als Gewalt siehst, ja, und dann halt eben es so Leute gibt, die darauf mit realer Gewalt reagieren, siehe Antifa. Also ich kann die Logik, finde ich verachtenswert, aber ich kann es nachvollziehen. Ich verstehe nicht ganz, an welcher Straße sie wohnt, dass sie das alte Lied gut hört, geschmierte Schaufenster sieht und Fahnen irgendwie. Das ist mir nicht... Die Tante wohnt doch in der Schweiz, dachte ich. Die wohnt, weiß ich, neben Oktoberfest, oder was? Ich habe keine Ahnung, aber bei mir, ich habe ja noch am Abend nach der Wahl irgendwie auf Twitter gesagt, wenn morgen nicht alles schwarz-weiß ist, und ich keine Kolonnen von Soldaten durch die Stadt marschieren höre, bin ich enttäuscht. Also, Nazis im Bundestag! Nazis! Echte Nazis! Wir haben die aufgetaut! Nee, ach, ich weiß auch nicht, alles Schwachsinn. Die Sozialistische Tageszeitung Neues Deutschland. Man kann gar nicht oft genug sagen, dass das ehemalige Zentralorgan der DDR runter war. Man kann es echt nicht oft genug dazu sagen. Ja, auf jeden Fall dieser Artikel hier, getrennte Lebenswelten, handelt halt davon, das hatten wir ja letzte Woche auch schon, dass es da halt Leute gibt, die sich ganz furchtbar über Sarah Wagenknecht aufregen innerhalb der Linken. Und in diesem Artikel steht halt eben, dass halt so die Bildungselite von den Linken und die Hipster, in Anführungsstrichen, das sind da so die Katja Kipping-Leute und halt eben auch die meinen so, ja, wir müssen unbedingt regierungsfähig sein und wir müssen uns unbedingt halt mit SPD und Grünen und so annähern, damit wir da irgendwie regieren können. Das sind halt die Wagenknecht nicht mögen. Ich glaube, was die Linke für ein Problem mit Sarah Wagenknecht hat, das hat vor allem damit was zu tun, dass Wagenknecht und Lafontaine so noch welche von den ganz wenigen Menschen der Linkspartei sind, die den Anschluss an die Realität noch nicht vollkommen verloren haben. Absolut. Der Witz ist doch, ohne sie und Oskar würden im Westen die Zahlen komplett implodieren. Die würden aus allen Landtagen fliegen. Ja, definitiv. Also die Kipping ist auf jeden Fall eine Marxistin, nämlich doch ziemlich sicher. So von denen gehört habe Jo. Ja, also sehr, das, was sie dagegen Wagenknecht und den anderen versucht haben, hat auf jeden Fall sehr so marxistisch-kommunistisch ausgesehen, so die typische Intrige hinter den Reihen irgendwie. Fies. Aber was sagt schon South Park? Rothaarige haben keine Seele, ne? Ist die nicht die Kipping ist ja auch mit einer derartigen unsympathischen Art gesegnet, dass es einem echt eiskalt den Rücken runterläuft. Echt, finde ich teilweise ganz scharf. Was? Rostiges Dach, feuchter Keller, weißt du doch. Oh. Ja, Leute. Ich distanziere mich hiermit. Heute fallen alle Grenzen. Ja, das ist natürlich jetzt. Ich habe gerade gelesen, echt Blogger sind durch Atombombe getötet. Das lese ich auch immer, wenn eine Autobombe steht. Jedes Mal. Kennt ihr denn? Hier wurde jemand ermordet und ihr lacht so nicht. Kennt ihr den Anfang von diesem Ralf König-Comic? Nee. Wo auch der Typ liegt im Bett und dann geht halt der Radiowecker an. In der Innenstadt von Düsseldorf sind gestern zwei Atombomben detoniert. Oh, Entschuldigung, richtig hätte es heißen müssen, Autobomben. Und da neben der Typ halt. aber jetzt mal ernsthaft. Also das ist wirklich, das hier ist eine, das ja, wird verfilmt demnächst. Wage ich jetzt mal vorauszusagen. Ja, die gute Frau hat sich in Bezug auf die Panama Papers halt einen Ruf verdient, dass er halt korrupten Machenschaften hinterhergegangen ist und Malta ist da halt jetzt auf jeden Fall ein Hort der Steuerehrlichkeit ernst nimmt. Bitte mein Auto nicht verdrahten. Nein, es hat sich halt zu viele Leute irgendwie halt wütend gemacht und dann passiert sowas halt so. Und es ist aber nicht gut. Also. Das ist noch ein bisschen untertrieben, ey, dass das nicht gut ist. Wir sind dagegen, okay. Ja, aber das sind halt mal echte, da hast du mal den Fall von einer echten Journalistin, die wirklich in Gefahr war und die für ihre Liebe zur Wahrheit den Tod in Kauf genommen hat, im Zweifelsfall. Und dann heulen mir wieder diese ganzen Muschis die Ohren voll, dass sie von Twitter PTSD bekommen haben. Ja, also da hast du eine wirkliche Heldin, die für die gute Sache gestorben ist. Und auf der anderen Seite hast du irgendwelche Leute, die sagen, ich habe einen bösen Tweet auf Twitter bekommen und ich brauche jetzt einen Patreon, hilf mir. Also ihre Familie hat den Regierungschef von Malta mit schweren Vorwürfen belegt und der hat damit reagiert, dass er gleich mal eine Millionenbelohnung für die Mörder ausgesetzt hat. Also wir sehen dann, wir schauen mal, ob was dabei rauskommt, aber ich denke mal, das wird im Sand verlaufen. Ja, dieser Artikel, da geht es darum, dass angeblich ganz viele syrische Flüchtlinge in der Türkei Firmen gründen. Angeblich. Da stellt sich doch die Frage, warum tun sie das hier nicht? Ja, ich frage mich auch, mit welchen Mitteln und so, aber scheinbar tun sie das. Das ist immer eine Frage, was man für Lücken sieht, oder? Vielleicht sehen die Syrer in Türkei irgendwie Lücken und hier nicht, oder hier. Vielleicht sind dürfen, die Firmen, dürfen die jetzt auch hier nicht so, oder weil Christ, Asylanten dürfen ja hier nicht so viele. Vielleicht sind die Hürden in der Türkei auch nicht so hoch und zum Beispiel Sprache, Gebräuche irgendwie hin und her, also dass du vielleicht da viel besser einen Stand haben kannst als so weit weg von deiner Heimat. Tja. Wo die Kultur ganz anders ist. Außerdem ist die Türkei ein muslimisches Land nahe an Europa. Vielleicht spielt das ja auch einen Faktor. Und die Türkei hat nun mal auch noch Betriebe, die wie hier sieht es nach Textilien aus, ja, die solche Basic-Sachen herstellen, das gibt es bei uns ja fast gar nicht mehr, außer Trigema mit dem Affen. Sowas, ich meine, das sind halt die werden sicherlich keine Raketentestlabore gründen in der Türkei, sondern halt eher Sachen, die es hier nicht mehr gibt, weil sie einfach verdrängt worden sind. Nicht zu lesen, ruhig bleiben. Ja, und wir hatten ja vorher schon so das Thema, dass der Rechtsstaat am Bröckeln ist, dass Geld für Gefängnisse fehlen und Richter und Staatsanwälte und tralala, während wir gleichzeitig lesen, dass die Zahl neuer Terrorverfahren rasch zunimmt und das ist gut und ja, alles ist in Ordnung, es ist prima, gehen Sie bitte weiter und gut ist. Das Haus brennt auch gar nicht. Ja, also das ist geil, ne? EU-weit 2 Anschläge pro Tag, die du verhinderst. 2 Leute mit Terrorabsicht, die aufgedeckt werden. 2 pro Tag. A la Bataclan-Sachen. Ja. Vor allem in Verbindung mit der Meldung, dass halt eben die Gerichte überfordert sind in einigen Bundesländern, ist es doch ein bisschen beunruhigend. Ja. Möchte ich an der Stelle Alice Cooper zitieren? How can we sleep while our beds are burning? Das ist nicht von Alice Cooper. Das Fake News. You are very fake news. Bats are burning, das waren diese Australier. Wie hießen die denn? Blue Sky Mining hieß die Platte. Oh, mein armes Gehirn wird alt. Deswegen ja, hast du das auf dem Kopf. Midnight Oil, eben, die waren das. Nein. Muss ich aber auch googeln. Ja, und auf jeden Fall hier um Amri, also irgendwie die Schlagzeilen, die sich halt um den Fall Amri häufen, sind halt irgendwie schon ziemlich absurd. So irgendwie eine SMS, die man Amri geschickt hat, löst Terroralarm aus. Und dann denkst du dir so, okay, also er ist sozusagen one degree of separation away von Leuten, die ziemlichen Mist machen und irgendwie ist er trotzdem durchs Netz durchgegangen. Also weißt du, ich keine Ahnung. Also es ist einfach so ein Scheitern von den involvierten Behörden, was durchaus seinesgleichen sucht. Also das Ding ist, bei solchen Gesichten kriege ich mittlerweile auch immer so einen leichten Aluhut, der mir dann auf den Kopf wächst. Ne? Also wenn man sich mal, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie die Behörden beim NSU gepennt haben, ja, dann weiß ich immer manchmal gar nicht, also weiß ich nicht. Also klar, klingt komisch, aber irgendwie habe ich da immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, also wenn es um Aluhut geht, kann es eigentlich schon komplett hohle drehen, weil irgendwie, was, 70-80% der Anschläge, die im Westen verübt werden, waren die Leute schon irgendwie auf Sicht der Geheimdienste und Behörden, oder ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber es ist eine recht hohe Zahl, wo du halt jedes Mal irgendwie einen V-Mann hattest und die Leute schon überwacht worden sind und irgendwie doch noch was passiert ist, wo du dann, wenn du so den Super-Aluhut aufhast, sagen könntest, ah, oh, das ist geplant, tralala, hier, weißt du, aber ja, das weiß ich. Aluhut ja, ist halt auch... Die Taz hatte einen ziemlich langen Artikel darüber, dass dieser V-Mann angeblich der Radikalste in seiner Gruppe war und die Leute aufgestachelt hat und gesagt hat, wir brauchen gute Männer für Anschläge und so. Du, da gab es also, auch... Da gab's auch das war auch die Woche in der Taz. Also da scheinen schon einige Sachen in Bewegung zu sein, gerade in der Ermittlung. Das ist doch aber nichts Neues. Es gibt doch auch immer wieder Berichte über V-Männer in der Neonazi-Szene, wo die V-Männer halt auch immer die waren, die die Leute erst so scheiße angestachelt haben. Ja, also da müsste ich nochmal raussuchen. Ne, also wir brauchen uns jetzt nicht darüber unterhalten. Ich weiß, dass dieses Kompaktmagazin, das ist ganz, ganz riesengroßer Bullshit ist. Das ist schon klar, ne? Aber da gab es mal ein Videoformat von dem Typen, hat der sich mal mit einem Ex-Neonazi getroffen, der wegen einer V-Mann-Aussage im Knast gelandet ist. Das war echt hochinteressant, wie der erzählt hat, das ist dann später erst rausgekommen, dass das ein V-Mann war. Und wie der V-Mann quasi erst die ganzen Leute aufgestachelt hat, irgendeine Scheiße zu bauen. Das war schon echt erschreckend. Ja gut, aber du willst ja auch dein Gehalt sichern. Weißt, wenn du arbeiten tust, wenn du als V-Mann Geld für V-Mann-Tätigkeiten bekommst, dann willst du ja auch, dass was passiert. Also, weißt du, die Terroristen von morgen ist, nee Quatsch, die Terroristen von heute sind die Arbeit von morgen. Ja, weißt du, weil, also es macht, also weißt du, aus der Sicht von dem V-Mann, ja klar, du kriegst dein Gehaltscheck ja nur da, deswegen, weil du ja in so einer Gruppe drin bist. Klar, wenn du dann weiter aufstachelst, dann tust du dein Gehalt sichern, weißt du? So. Aber hier, Flüchtlinge geben viele Hinweise auf IS-Anhänger. Ja, und was toll. Wird mit denen gemacht? Ja, denen wird nachgegangen natürlich. Aber weißt du, irgendwie finde ich halt so die Überschrift an sich so irgendwie so, ja toll, wenn weniger Flüchtlinge da wären, wären dann auch weniger IS-Leute da. Also ich finde es ja schön. Aber auch weniger Hinweise. Ja, aber auch weniger IS-Menschen, weißt du, aber ja, ich finde es ja toll, ja. Dass die mithelfen, aber so, das Problem wäre ja nicht da. Also man müsste ja nicht mithelfen, aber... Ja, irgendwie 80% gehen halt, sind Hinweise selber von den Flüchtlingen, die sagen, hey, kannst du doch nicht machen, Alter. Finde ich aber gut, dass die auch mal was machen. Ach Gott, echt wirklich? Wirklich, tatsächlich? Ja, das Video ging ja vor einer Weile rum, dass da so eine IS-Braut in einem Gefangenenlager festsaß und geweint hat, dass ihr Kind krank ist und dass sie wieder nach Hause will. Und die hat damals ihre Familie mit 3 Kindern verlassen, um dann nach Frankfurt zu ziehen und sich dann dort irgendwie in die radikal-muslimische Szene halt anzubiedern. Und man hat das jetzt durchbekommen, dass sie dann wieder nach Deutschland reisen darf. Ich verstehe das insgesamt nicht. Warum nehmen wir denn überhaupt Leute zurück, die darunter gefahren sind? Ich meine, die Frau hat so eine lange Serie einfach nur von schlechten Entscheidungen, verlässt die Familie, ist dann in einer fremden Stadt, tut sich Islamisten anschließen, geht dann tatsächlich auch noch nach Syrien. Also sich auf der einen Seite den anzuschließen, wäre ja schon blöd, aber okay, du bist ja dort. Aber dann sozusagen dann die Handlung auch noch umsetzen und nach Syrien zu gehen. Und jetzt heult sie rum und jetzt kommt sie wieder zurück und ich denke mir einfach nur, meine Fresse, Alter, jetzt kann man dich 10 Jahre lang überwachen oder so, weil du ein Problem für die innere Sicherheit dieses Landes bist, per Definition, weil du eine IS-Braut bist. Und ganz genau. Was einfach, wie viele Kosten da jetzt entstehen, auch die Kinder, die schwer traumatisiert sind. So. Typisch die Schwabe mit seinen Kosten wieder. Nee, ja. Aber ich hab zwei Gedanken dazu. Einmal, die Frage ist jetzt, wie radikal ist sie noch? Ja, wo du jetzt gerade gesagt hast, sie muss überwacht werden. Gut, klar, muss sie sowieso wegen ihren Kontakten. Ja, und, verdammt, jetzt ist mir der zweite Gedanke entfleucht. Ah, ich werde mich schon wieder dran erinnern. Ja. Was ist eigentlich unsere Maßeinheit für Radikalität? War das, nee, Mega-Hitler kommt in dem Fall nicht in Frage. Nee, Das ist was anderes. Ja, kannst du aber schon sprechen. Muss selber eine Gefahr darstellen, oder nicht? Sie stellen selber eine Gefahr dar, deswegen musst du bewacht werden, oder nicht? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also ich gebe ihr 3 von 5 genau, Osamas. Jetzt fällt es mir wieder ein, und zwar, wenn sie quasi dann wieder zurück nach Deutschland kommt, malt sie sich damit ja auch eine riesen Zielscheibe auf dem Kopf, ja. Wieso, es weiß doch keiner, wie die aussieht. Ja, im Zweifelsfall müssen wir wahrscheinlich ein Zeugenschutzprogramm noch drauflegen oder so. Wieso, die Leute, mit denen sie da gelebt hat, wissen das doch. Ja. Hamburger Universität, die Hamburger Universität ist das da, wo man lernt, wie man ein Patty wendet, muss religiösen Verhaltenskodex sein. Und ich habe gerade noch überlegt, ob ich einen Witz mit Hamburgern mache, ey. Hab mich am Riemen gerissen. Weißt du? Von Geli Tangermann, Lesedauer circa 4 Minuten, das finde ich auch so lächerlich, dieses Lesedauer-Ding. Ja, hier geht es halt darum, dass er jetzt halt einen Kodex eingeführt hat, was man darf, was nicht, hier beten und ob du jetzt eine Kippa tragen darfst, ein Kreuz oder halt eine Burka. Und Burka ist prinzipiell nicht verboten, wenn es aber die Prüfung in der Prüfung ist, ist es haram und weil man dann dein Gesicht nicht sehen kann und wenn es ein Wissenschaftler ist. Vor allem könntest du dir ja die Lösung auf die Innenseite von deiner Burka stecken. Ja, ja, also. Und halt irgendwie, weißt du, ganz am Ende, wenn zum Beispiel das Fastenbrechen betroffen ist, dann dürfen wohl auch keine Weihnachtsfeiern mehr an der Uni Hamburg stattfinden, sagte Gülbas. Und Gülbas ist Vorsitzender der Islamischen Hochschulgemeinde und begrüßt den Kodex, findet es aber doof, dass man sie nicht gefragt hat. Und ich fände es einfach nur toll, wenn wir keine Religion in den Universitäten hätten. Außer in denen die Theologie anbieten. Ja, und die bitte irgendwo da, wo ja, weiß nicht. Dafür bitte besondere Universitäten machen, also Clowns College mäßig. Ja, ja, wortwörtlich. Ja, aber das könnte die Kirche doch nur wirklich mal ein Eigenregie machen. Oder? Ja, definitiv, ja. Akkus made in Germany, ja, weil wir doch immer ein Stück weit so eine Zukunftsangst haben, weil ja unser Markenzeichen, das Auto, an Status verliert und weil wir uns in der Wirtschaft ja irgendwann mal fragen müssen, wenn selbstfahrende Autos da sind, der Automarkt sich komplett ändert, ob dann Deutschland noch so stark bleiben kann, wenn wir denn nicht irgendwie uns neue Sachen einfallen lassen wollen würden. Und das Schöne ist, dass hier eine Firma das probiert und die wollen tolle Akkus machen und ich bin gespannt, wie toll die Akkus am Ende wirklich sind. Also, ach, aber wie oft habe ich das schon irgendwo gelesen? Jetzt kommen die revolutionären Akkus, jetzt ist es vorbei, jetzt kann man alles speichern. Das habe ich in den letzten 20 Jahren ungefähr 100 Mal gelesen. Ja gut, bei dem beschissenen E-Tankstellennetz brauchst du auch Akkus, die ordentlich was leisten. Ja, und hier hat eine Kamera-Crew Probleme gehabt an einem Brennpunkt in Köln, ihren Dreh zu machen und ja, auch herbeigerufene Polizei konnte sich ja dann nicht die ganze Nacht um die kümmern und dann mussten sie den Dreh abbrechen. Das war bestimmt ein Einzelfall, oder? Was ja, das war Nazis. Genau wie rechts die Schlagzeile Hütürke gegen Wannsee. Jugendfußballspiel in Berlin endet mit Prügelei. Das ist auch ein Einzelfall. Man liest immer wieder von einzelnen Prügeleien. Bei Fußball, wenn türkische Vereine dabei sind. Ist auch ganz komisch. Ja, ich fand es halt einfach nur irgendwie lustig. Machst die Krimiserie, Sicherheitscrew und alles, rufst sogar noch Polizei und geht dann halt doch nicht, weißt du. Wir wollten bestimmt nicht, dass die Gefährdung so schlecht dargestellt wird. Ja, oder halt in Ruhe koksen. Das kann auch sein, weißt du. Ja, wirklich. Oder die hat kein Kopftuch getragen. Oh Mann. Ja, aber ich meine, das ist ja, wenn man die Sachen über Rettungskräfte und Polizisten und Feuerwehr und so liest, ist das ja eigentlich noch eher ein Nebenschauplatz. Ja, ja. Also, sie wurden nicht angegriffen. Niemand musste ins Krankenhaus. N1. Mhm. Ja, hier hat man türkischen Heimatkundeunterricht und in der Türkei passieren Dinge. Und die Dinge sind irgendwie doof und kommen aber nach Deutschland über diesen Heimatkundeunterricht und irgendwie muss man den konsolidieren mit Grundgesetz und so und da gibt es Probleme. Also. Ja, also Das, was soll das auch? Warum? Wir haben hier Lehrer. Und wenn wir Lehrer für Türkisch oder Türkischkunde oder wie auch immer brauchen, dann sollten wir die ausbilden und sollten sie uns nicht von der Türkei schicken lassen. Das war bei den Imamen schon eine doofe Idee. Und jetzt, wenn es um die politische Beeinflussung von Kindern geht, durch eine Regierung wie das Erdogan-Regime, halte ich das für einen absoluten Fehler. Was soll das? Und die Kultusminister haben sich... Kriegen denn jetzt Türkischsprache oder was? Heimatkunde und Sprachunterricht. Also du lernst, dass die AKP der Freund aller Menschen ist und wie man das auf Türkisch sagt, wahrscheinlich. Genau. Was mir da gerade einfällt, wie geht es eigentlich der Ibn Rushd Goethe-Moschee? Gibt es sie noch? Weiß ich nicht. Weiß da jemand was? Nö. Von der Frau Artisch, die oder wie? Ja, die liberale Moschee. Ja, die war jetzt letztens in London, habe ich auf jeden Fall gesehen, bei der BBC und hat ein Interview geführt über ihr Konzept und so. Ja, nicht schlecht. Bundesweit sollen über 40.000 Kinder den Brainwashing-Konsulatsunterricht besuchen. Super. Finde ich hervorragend. Realistische und religiöse Inhalte. Moment mal, da steht doch Sprach- und Heimatkunde. Warum religiöse Inhalte? Irgendwas stimmt da nicht. Ja, weil Heimat, Türkei, Islam, weißt du, es war nie christlich dort. Mohammed lebt in Istanbul. Weißt du, Gründe. Ich meine, es ist ja, weißt du, ich will ja auch nicht irgendwie bei einer Minderheit irgendwie sagen, dass sie nicht so einen Unterricht haben können, wollen, tun. Aber irgendwie ist halt Türkei oder China oder wo auch immer, würde ich halt fünfmal hingucken, wenn die sich mit 12-, 15-Jährigen auseinandersetzen. Vor allem, wenn der Regierungschef hierher kommt und sagt, assimiliert euch nicht, sondern bleibt Türken und solche Sachen, dann würde ich denen das nicht noch finanziert in meinen Räumlichkeiten verbreiten lassen. Genau, genau. Aha. Ja, hier ist irgendwie, ich weiß nicht, da wurde Märchen, was gekämpft hat, wurde aufgegriffen von einem Mitbürger mit Migrationshintergrund und er zeigt keine Reue, der hat sie vergewaltigt und ja, ist irgendwie, kriegt jetzt lange Haftzeit und ist ein Einzelfall und nichts hat mit nichts was zu tun. Und War das diese Geschichte, wo quasi der Typ daneben lag und irgendwie genau. Oh Mann. In Bonn in der Rheinaue. Und der Witz ist ja nicht nur das, sondern dieser Typ hat ja auch noch Sachen gesagt wie, nun ja, wenn ich sie vergewaltigt haben soll, dann muss sie wohl eine Hure sein. Ja. Und vor Gericht. Und der arme Kerl, ihr Freund, hat einen Shitstorm abbekommen, er hätte dazwischen gehen sollen und so. Obwohl selbst das Mädel ausgesagt hat, sie hat ihm gesagt, lass es geschehen und ruf die Polizei. Ja. Hat er noch bitter, den Dreck abbekommen. Ja. Und er hat dann noch versucht, sich da schön zu reden. Ja, dieser Typ, also unglaublich, er würde ja nie was machen und hast du nicht gesehen. Und ich meine, es ist der Sohn von einem ghanischen Kakaoplantagenbesitzer. Also es hört sich jetzt nicht so nach arm an oder so, sondern nach hier hast du deine 8.000 Euro, geh mal los auf deine Reise, anstatt die 8.000 Euro irgendwie lokal in irgendwas zu investieren, na, versuchst deinen Weg nach Europa und dort rennst du dann rum wie ein Wilder. Sorry. Er hat vorher 6 Euro erbeutet bei den jungen Leuten. Bevor er sich überlegt hat, da will er dann noch einen Nachschlag für. 11 Jahre, glaube ich. Das heißt, in 5 ist er wieder draußen. Wird dann sicher nicht abgeschoben, weil seine Mutter irgendwie, der Hamster ist krank geworden und die können ihn gerade nicht unterbringen. Ja. Lass mich raten, das hat doch bestimmt mit unserem implodierenden Sozialstaat zu tun. Nein, ach was. Ja, hier ist dann jemandem aufgefallen, so irgendwie 2 Jahre nach der Flüchtlingskrise, dass ja halt 70% irgendwie bildungstechnisch halt in der modernen Wirtschaft nicht mithalten können und man dann eher Sozialausgaben hat wie Einnahmen. Und hurra, es steht mal in der Zeitung. Der Artikel ist von 2015. Wenn es um die Kosten von Ausbildung geht, dann ist eigentlich schon länger das offensichtlich klar, dass wir das nicht vernünftig berechnet haben. Ich habe so ein Ding von der DIW gesehen. Da haben sie pro Flüchtling 1.000 Euro angerechnet. Nicht pro Monat oder so oder pro Jahr, sondern pro Flüchtling insgesamt. Das ist ja die Scheiße von 2015 ist. Worauf hat er sich dann da bezogen? Auf die kommende Flüchtlingskrise? Das fing doch da in dem Zeitraum an, richtig? Nein, ich habe mich verschwatzt. Ich dachte, der Artikel wäre von 2017. Es tut mir leid. Also, einmal mit Profis. Gehirn, Alter. Fake News. Ja. Lügenaffen. So. Hier, das in München oder was? Genau. Ja, das versuchen jetzt nachträgliche Gutachten, nachdem in dem behördlichen Gang alle gesagt haben, das war wegen Mobbing, versuchen im Nachgang jetzt diverse Gutachten psychischer Art ihm Rassismus zu unterstellen, dem Mann, der da getötet hat. Dieser David Somboli, war der nicht türkischer Abstammung oder irgendwie sowas? Nee, der war Iraner und damit Iraner. Halt... ich krieg's immer durcheinander. Er war, glaube ich, Schiit und die Leute, die ihn gemobbt haben, waren Sunniten. Und deswegen hat er einen gewissen Hass auf gewisse Bevölkerungsgruppen entwickelt und den wohl dann auch so nach dem Motto assoziiert, ich stehe mit den Deutschen gegen diese Leute. Aber auslösend für die Bluttat war halt das Mobbing und nicht irgendein, also der verquere politische Schulterschluss kam nach dem Mobbing. Und wenn man was... Einzeltäter also. Wenn man was über Amok irgendwie liest, dann ist es eigentlich immer so, dass jemand das macht, weil er es nicht mehr aushält, irgendwie an irgendeiner Stelle gemobbt zu werden. Ne? Egal, der Rogers hat sich für gemobbt gehalten zum Beispiel, ne? Weil irgendwie keiner mit ihm in die Kiste wollte. Ne? Und dann ist er durchgeklärt. Es hat immer mit solchen Erfahrungen zu tun. Und es hat selten mit, also Amoklauf und politische Motive halte ich für Blödsinn, großenteils. Toxische Maskulinität. Ja gut, ich meine beim Breivik, aber ja klar. Aber der Breivik ist für mich eindeutig ein terroristischer Anschlag. Also, ja, ich würde auch sagen, dass das kein Amoklauf ist. Er hat sich ja zum Beispiel auch nicht selber umgebracht zum Schluss. Der hat ja auch eine Bombe gelegt noch dazu und hat dann erst, ist ja nach Rom gefahren, also das war schon eher eine Anschlagsserie als ein Amoklauf. Der ist ja zwischen der Bombe und dem und Italien noch unterwegs gewesen. Okay, verstehe ich. Ja, und hier mal so einfach aktuelle Zahlen. Und das ist nachher auch in Quellen drin. Das ist eine ganz gute Webseite, wo man sich halt informieren kann. Und die Zahlen, die sie dort verwenden, die sind halt auch einfach fester. Also die Leute werden zwar auch Kritik an den Zahlen hier irgendwie zustande bekommen, weil man ja immer Kritik üben kann, aber das sind halt verhandlungssichere Zahlen. Also ich wollte es nur als gute Quelle empfehlen, sozusagen. Oder als ordentliche Quelle. Weil es halt von der EU-Institution kommt oder halt darüber finanziert wird. Aber halt, ja, weißt du, ordentliche Zahlen halt. So. Eine EU-Institution, die uns ordentliche Zahlen liefert? Ja. Abel, du bist ganz schön weich geworden auf deinen alten Tagen. Aber zumindest halt kannst du in der medialen Schlammschlacht die verwenden, ohne dass sich jemand anpimmelt. Deswegen, weißt du. Ja, hier für die Türkei zahlen wir ja schon seit vielen Jahren sehr viel Geld. Nicht nur Entwicklungshilfe, sondern auch Geld, was sie bekommen, damit sie bestimmte Reformen innerhalb der Türkei umsetzen können, um in einem Aufnahmeverfahren der EU, um da halt reinzukommen. Und Merkel tut jetzt diese Gelder halt runterstützen, weil halt Erdogan Quatsch macht. Und ja, so. Ich finde es auch immer lustig, dass ja dieses Argument, ja, jetzt ist die Türkei auf einmal stark, weil sie jetzt relativ lang ein kleines Wirtschaftswunder dort unten hatten und die Deutschen wollen den Türken das nicht gönnen, dass die Türkei stark ist. Und ich denke mir nur so, hey, ich gönne euch das total. Ich wünsche euch nichts als noch mehr Wachstum, weil dann können wir irgendwann die Entwicklungshilfe einstellen. Und dann ist das nicht schlecht, weil dann haben wir mehr Geld. So, ja. Und hier wird es halt runtergecuttet wegen den Problemen, die man diplomatisch mit der Türkei hat. Ja, die Täter machen es wie die Nazis und Hold 'em Below, es geht nicht um die Nazis, die hier immer als Gefahr dargestellt werden. Ja. Sondern es geht hier darum, dass halt in Frankreich mit seiner hohen hohen Anteil an muslimischen Mitbürgern halt der der Antisemitismus grassiert. Und die Autorin oder, nee, der Autor sagt hier, oder nee, diese Philosophin, genau, Elisabeth Badinter, die sagt, dass das verschwindet im Endeffekt. Also alle Leute erinnern sich an das Bataclan, aber nur die wenigsten erinnern sich an den jüdischen Supermarkt, der am gleichen Tag praktisch oder kurz davor plattgeschossen worden ist. Und weniger erinnern sich an diese Geschichte mit dem Museum. Ich glaube, in Brüssel war das, oder? Oder war das auch in Frankreich? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind da in einem Museum, das Museum jüdische Kinder umgebracht worden von einem Attentäter. Und das sind alles so, also sie macht so ein bisschen den Vorwurf, dass diese anderen Taten, die auch uns halt dann öfter vor Augen sind, wie Berlin oder Nizza oder halt Bataclan, dass das so ein bisschen verschwinden lässt und auch die Medien das halt verschwinden, also die lassen es nicht aktiv verschwinden, aber es schwimmt dann halt eher unterm Radar vorbei, weil man ja auch nicht möchte, dass... War da nicht in derselben Woche auch irgendwie ein Fall, dass in Frankreich ein Muslim in die Wohnung von einer Jüdin eingedrungen ist und die vom Balkon geworfen hat? Da bin ich mir auch sehr sicher, dass es da zu der Zeit mit war. Und das war auch nur so ein kleiner Artikel irgendwo in der Zeitung. Also, weil man müsste ja einen sehr traurigen Schluss ziehen, wenn man diese Zahlen halt dementsprechend auswerten würde. Das würde nämlich bedeuten, da sind massive Vorurteile, massiver Antisemitismus und im Zusammenhang damit auch eine massive Gewaltbereitschaft. Aber das kommt vielleicht auch davon, wenn man halt türkische Lehrer nach Deutschland importiert, die dann da unüberwacht irgendwas erzählen dürfen. Der Erdogan ist ja auch jemand, der mit antisemitischen Klischees nicht geizt, wenn er will, ja, wenn er die gerade gebrauchen kann. Aber es ist ja schon ein bisschen erstaunlich, dass das ausgerechnet das Feministin hier auseinander nimmt, weil das ist ja so ein bisschen auch die Ideologie, die das verhindert, dass das vernünftig bekannt wird, ne? Ja gut, vielleicht ist sie so eine Feministin wie Christina Hoff Sommers. Die würde viel erklären. Die halt irgendwie nicht, vielleicht auch eine Ältere, die noch nicht so diesen intersektionellen Ansatz hat. Ja. Schweden halt, keine Ahnung. Was ist da passiert? Sweden, yes. Hat die Polizei eine Polizeiwache angegriffen. Aber es ist ja auch so, dass irgendwie zweimal pro Monat in Schweden eine Handgranate losgeht, die ja irgendwo hingeworfen wird. Also keine Ahnung, ist so. Schweden ist ja ein Musterland. Diversität ist Stärke und in Schweden ist alles in Ordnung. Also ich habe jetzt am Wochenende erfahren, dass ich wohl einen Cousin habe, der in Malmö lebt. Ich werde mich mal drum bemühen, den vielleicht mal für ein Interview zu kriegen oder so. Ja, lustig. Vielleicht, weil Malmö ist ja auch so die Stadt, wo es am schlimmsten ist, wohl gerade diese Handgranatengeschichten und so. Das ist halt super schwierig, finde ich. Die Infos, die man über Schweden bekommt, kommen meistens aus so rechtsalternativen Ecken, wo man nicht alles glauben will, ne? Und von vornherein schon mal irgendwie die Hälfte abzieht. Aber von der anderen Seite kommt im Endeffekt nichts. Ne? Und ich finde halt, weißt du, ein Angriff auf eine Polizeistation, finde ich, ist schon krass. Also, naja, du hast doch aber auch, wann war das, in der Zeit so um die Frankreich-Wahl, da hat doch in Schweden jeden Abend die Straße gebrannt. Das hast du in den deutschen Medien auch nicht gehört. Da habe ich mir dann mal wieder in den Auslandsmedien Videoaufnahmen zeigen lassen. Das war schon zu fürchten, ne? Alter, was heißt nicht gehört? Also oftmals wird ja trotzdem noch irgendwo ein Artikel geschrieben, aber es ist niemals der Fokus. Weißt du, das sind ja immer Alibi-Artikel, die dann irgendwie auf Seite 400 kommen oder so. In dem Zusammenhang möchte ich noch einen Filmtipp abgeben. Ne? Schaut euch The End, Assault on Precinct 13 von John Carpenter an, aber das Original aus den 70ern, von wegen Angriff auf eine Polizeistation. Könnt ihr das alles hautnah miterleben. Hat auch einen ausgezeichneten Soundtrack, der Film. Genau. Ja. Die EU-Defense-Strategie ist ausgesourced worden an die Waffenindustrie. Das macht mich noch vertrauensvoller in die EU, als es vorher schon war. Und in die Waffenindustrie. Ja, da gibt es jetzt halt so einen langen Report, wo halt gesagt wird, dass da voll viele Lobbyisten Einfluss nehmen. Ich warne Sie vor einer Machtübernahme des militärisch-industriellen Komplexes. Mein Lieblingszitat von einem US-Präsidenten. Ja. Ist da, ja, wir haben dann den Wölfen gesagt, sie sollen auf die Schafe aufpassen, wa? Ja, aber bitte, der Waffenindustrie geht es doch nicht um Geld, denen geht es nur um Sicherheit. Ja. Die nehmen auch nicht in Kauf, dass irgendwie... Ich meine, welches der Kampfflugzeuge der letzten 100 Jahre ist denn ohne einen Skandal ausgekommen? Welche fallen nicht runter oder sind dreimal so teuer wie geplant oder was weiß ich? Gut, dass können dann nicht fliegen, wenn Nebel ist oder so. Mit dem teurer wie geplant ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil der Staat ja immer das günstig machen möchte und dann jeder sagt, ja, das machen wir günstig und dann halt so günstig anbietet, dass es unwirtschaftlich ist und dann nachholen muss. Aber trotzdem ist es halt nicht gut so. Also. Ja, und hier in USA gibt es die Praxis, dass Eingeborene ihre eigenen Mini-Staaten innerhalb der USA haben und dass innerhalb von diesen Mini-Staaten das Patentrecht anders ist. Und deswegen haben Tech-Firmen oftmals Verträge mit Indianern, dass die halt ihre Patente vertreten in Rechtsstreits. So ist irgendwie ein bisschen Traum für Reichsbürger eigentlich, ne? So ein viel Kleinstaat. Ja, also wortwörtlich. Und da streiten sie sich halt um ein Patent. Aber ich fand es einfach nur so interessant halt zu zeigen, dass halt der Mini-Staat für Eingeborene und die kümmern sich jetzt um Amazon und Microsoft wegen legalen Lücken im System. So, ja. Weil du kannst Patente in einem kleinen Ministaat anders anmelden, wie jetzt in den USA selber. Also. Aber das ist doch alles nur Spiegelfechterei, das verbrennt nur Geld und bringt niemandem was, außer den Leuten, die da irgendwie auf einem Stück Land hocken und sowas Beklopptes, echt. Ich sehe, du hast hier meinen Lieblings-Tab gar nicht offen, Chris. Hengami. War die dabei? Oh ja, die wäre echt wichtig. Ja, lass so eben fertig machen und. Ja, ja, klar. Ja, hier, wir hören ja seit längerer Zeit die ganzen Verbindungen zwischen Moskau und Trump. Und es stellt sich heraus, dass dieser Uran-Deal, der unter der Führung der Obama-Administration abgeschlossen worden ist, dass es dort halt Bestechungsgelder und halt Erpressungen und so Sachen gab und dass halt dieser Deal, wo man 20% der Uranreserven an eine Firma verkauft hat, die dem russischen Staat gehört, dass es da halt viele Ungereimtheiten gab und das wurde jetzt oft geteilt, wie man sieht, 119.000 Mal, aber irgendwie in den Medien war das jetzt gar nicht so wichtig, das Uranreserven und Bestechung. Und ja, das war ja mit Hillary abgesegnet und dann wird das schon richtig gewesen sein. So. Ja. Und hier auch nochmal mit der Flüchtlingssituation halt dort. Es ist ja immer ganz lustig, dass du irgendwie bei fast allen größeren Ereignissen irgendwie Reporte vorher lesen kannst, die halt bestimmte Sachen genauso vorhersagen. Genauso gab es halt bei der UN Reporte, die halt davon gesprochen haben, dass sich die Situation dort so entwickeln wird, vor 3 Jahren schon. Und aber da muss man ja auch kein großer Hellseher sein, weil es schon vor ein paar Jahren einen Massenexodus nach Bangladesch gab, weil ja, halt diese Leute auch de facto in einem Bürgerkriegsgebiet leben, in dem halt ihre Unabhängigkeitsrebellen sich mit der Armee prügeln die ganze Zeit. Mhm. Das ist halt, ja, das ist halt ein unsicherer Punkt Land. Da würde ich auch weggehen. Ja. Ja, und die Peschmerga, was ja hier von den Kurden Parteiarmee ist sozusagen, die Peschmerga, die wurden ja von der Bundeswehr mit ausgebildet im Kampf gegen den IS und seitdem die Kurden im Norden Iraks unabhängig werden wollen und der Irak selber Armee dorthin geschickt hat und meinte lieber keine Unabhängigkeit, tun wir die Peschmerga nicht mehr weiterhin ausbilden. Ja. Also. Ja, das war eine komische Idee. Und also ich meine, der George Soros, der wird zum Teil, es ist ein echter Fetisch von manchen Online-Communities, für was alles dieser Mann verantwortlich sein soll. Also er tut nicht alle Protestanten irgendwie bezahlen und ihnen Geld geben und mit Bussen herkarren, und er ist nicht das super übertriebene Mastermind, der irgendwie die Zivilgesellschaft im kompletten Westen steuert. Ja, trotzdem, nee, also es trotzdem ist aber. Er ist im Mittelpunkt vieler Verschwörungstheorien, das stimmt. Ja, ja. Aber es gibt auch viele Verbindungen, die ihn zu radikal linken, die mit radikal linken Gruppierungen verknüpfen. Ja, ich denke, auch viel Geld in diese entsprechende Vereinigung, das sehe ich auch so. Ja, schon gelesen. Aber ich meine nur, dass sozusagen, dass die einseitige Fokussierung selber nur auf Soros ist halt, finde ich, irgendwie Banane. Weil im Grunde geht es ja auch um die Gruppen, die er mitfinanziert und wie man die kontern kann. Und wenn es ihn nicht gibt, wird es jemand anderen geben, der da Geld hinschustert. So nach, aha, wie viel hat er dir gezahlt, um das zu sagen? Hä? Nein, so ein bisschen nach dem Ding so, hate the game, not the player. So, okay, das meine ich damit nur, weil der Soros, irgendwann wird es den auch nicht mehr geben, und dann hat man trotzdem noch irgendwelche Radfems oder überintersektionelle. Also Menschen, die 18 Milliarden Dollar besitzen, halte ich schon, da kann man schon ruhig gegen den Player gehen. Ja, schon. Das Geld ist ja nicht weg. Ja, wer kriegt das jetzt? Ja? Amadeo Antonio Stiftung oder wer? Oder Äquivalente. Ja. Der hat das an seine eigene Stiftung gespendet, das Geld, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, die spenden das wieder an solche Stiftungen, ne? Und andere. Oder unterstützen eben solche linken Projekte und so weiter. Mhm. Also es ist ja nicht weg, der Einfluss. Ach, der Herr Mugabe, ja. Wer den nicht kennt, das ist der Diktator von Zimbabwe. Ich weiß gar nicht, warum sie ihn hier einen umstrittenen Präsidenten nennen. Der Herr Mugabe wird jetzt WHO-Botschafter für Afrika. Das ist, ja. Ja, WHO ist die Weltgesundheitsorganisation. Also hätte man, keine Ahnung, Erich Honecker zum Beauftragten für Meinungsfreiheit ändern, nachdem die DDR untergegangen ist. Ich meine, der Typ ist halt auch 93 Jahre alt. Meine Fresse, Alter. Die UN ist halt, die verkommt immer mehr, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man dazu eigentlich noch sagen soll. Also, der macht Rassenpolitik mit ethnischer Vertreibung, Ethnic Cleansing und so Spaß. Und was weiß ich, UN fickt euch, ohne Spaß. Der hat ja die großartige Idee gehabt, damals den weißen Farmern in Zimbabwe das Land wegzunehmen. Und inzwischen fleht Simbabwe drum, dass Leute zurückkommen, die das Land bestellen, weil es nämlich irgendwie nicht so geklappt hat, wie sie. Ja, es war mal die Kornkammer Afrikas, bis er die Strukturen kaputtgeschlagen hat. Und dann mussten die Leute Ratten essen und Blätter futtern, die auf dem Boden rumliegen. Ja, das ist genauso eine Poste wie Saudi-Arabien für einen Botschafter von Gleichberechtigung zu machen oder so. Das hatten sie auch bei der UN, meine ich. Mm-hmm. One in three Somalis are insane. Okay. Ja, und die generelle Möglichkeit, wie man dort geistige Krankheiten kuriert, ist, dass du in einen Raum gesperrt wirst, der dunkel ist, mit einer Hyäne, und dann teilt die Hyäne dich. Du stirbst dann zwar ein paar Tage später an den Bissinfektionen, aber in der Zeit bist du dir ziemlich klar darüber, dass du sterben wirst. Ja, ich finde auch, wir sollten mehr solche, also man müsste der feministischen Medizin, der feministischen Psychologie da mehr Möglichkeiten geben, auch von Schwarzen zu lernen. Ich lese übrigens gerade in der Meldung von heute, dass Robert Mugabe doch nicht WHO-Botschafter wird, das haben die zurückgezogen. Oh, ja. Hervorragend. Da muss er irgendwie seine Milliarden woanders verprassen. Ja, da hat doch jemand tatsächlich seinen gesunden Menschenverstand eingeschaltet. Die Ehre wiederentdeckt, so irgendwie. Und auf jeden Fall hier in Malawi haben wir derzeit eine Angst, die grassierend umgeht vor Vampiren. Und da sind schon mehrere Leute gestorben, also 8 hat man schon umgebracht, damit die Vampire sich nicht ausbreiten. Und ja, also. Ja, sehr schön. Malawi ist auch nicht so weit von Simbabwe entfernt, also haben wir die Region sozusagen gut gecovert. Nee, aber keine Ahnung. Vampire gehen dort um und Menschen tun Leute umbringen, weil sie glauben, dass sie Vampire sind. Der eine Fall war ein junger Mann, der mit seiner Freundin in eine Stadt gekommen ist. Das ist verboten, ne? Und er hatte einen Trinkbecher mit dabei und eine Plastikluma, wo sie drauf schlafen wollten. Und die Dorfbewohner fanden die Luma komisch und fanden den Plastikbecher komisch. Und dann haben sie sich schnell zusammengetan und den lieber tot geprügelt, weil das ist ein Vampir, weil was macht er mit dieser Luma? Oh ja. Oh. Hervorragend. Eine Symphonie des Grauens. Gute Überleitung. Deutsche, schafft euch an. Das ist ja, aber auch wie Frau Berg schon vorher, finde ich, dass hier they eine Linie überschreiten, die einfach so nicht mehr geht. Nee. Ich habe auch nach dem Genuss des Artikels das erste Mal in meinem Leben ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich mal so eine Online-Strafanzeige wegen Volksverhetzung stelle, weil ich immer noch langsam mal die Faxen dicke habe. Also ich weiß nicht, das müsst ihr euch vielleicht dann alleine nochmal durchlesen. Aber das nur der ist kurz, da können wir kurz durchgehen. Also ich glaube, der Teil mit der deutschen Dreckskultur, also da, finde ich, schlägt es dann auch irgendwann mal den Fass den Boden aus. Ne? Dass Sarrazin ein rechter Lauch ist, der gern viel Scheiße labert, wenn der Tag lang genug ist, wissen wir bereits. Das ist so, so stelle ich mir Journalismus vor. Hat Sif Twitter diesen Artikel geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Hm. Aber du musst dir das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ja. Hängermehl schreibt so einen Dreck und landet in der Taz damit. Vor allem und kriegt das Ding Geld ist so, Mars, du hast es komplett falsch vorgelesen. Weißt du, du hast so diese erhabene Stimme eines Menschen mit Lebenserfahrung und du musst es so mehr so in der Stimme einer 17-jährigen Assi-Tante vorlesen, weißt du? So, dass Sarrazin ein rechter Lauch ist, der gern viel Scheiße labert, wenn der Tag lang genug ist, wissen wir bereits. Okay. Er ist voll der Lauch, ich schwöre, ey. Und die Deutschen bringen eine deutsche Aktion nach der anderen. Ja. Neulich war Thomas, wir sind nicht die Burka de Maizière, die Möglichkeit in den Raum, in einem bestimmten Bundesländern einen muslimischen Feiertag einzuführen. Dass diese Aussicht völlig unverbindlich ist, egal. Die leere Symbolik dahinter, geschenkt, aber die dadurch ausgelöste Panik bei Kartoffeln, unbezahlbar. Echt. Was ist das? Was ist das? Das ist nur Polemik, das ist nur Provokation. Ja. Wenn ich sagen würde, das sind nur Ziegenficker, wäre ich ein Rassist. Ja? Aber Kartoffel kann man ruhig sagen, ist zwar der gleiche Scheiß dahinter, aber ja. Jetzt frage ich mal, was ist bitte der Unterschied? Was ist bitte der Unterschied zwischen das, was Schlomo macht, was Dorian macht und das, was die Frau da macht? Es gibt keinen. Warum benutzen alle die Polemik als rhetorisches Mittel? Ja. Guck mal, warum ist das eine satirische Glosse? Ja, aber Dorian und Schlomo sind Hassverbrecher. Der deutsche Hass auf Musliminnen und die Paranoia vor einer, was auch immer das sein soll, Islamisierung der deutschen wortwörtlich Dreckskultur. Ja. Kartoffeln Leben zu führen. Lieber eine Schweinefleischlobby gründen, als Halalfleisch in ihrer Kantine akzeptieren. Achso, Busche, kriegst du jetzt in jeder Scheißkantine mittlerweile Halal und vegetarisch und nach jedem Gusto. Alter! Und bei Halal muss man einfach auch nochmal darauf hinweisen, das bedeutet, dass man Tieren unbetäubt den Hals aufschneidet und sie ausbieten. Was ist das für ein Bullshit? Ey, weißt du, lieber Bremsspuren in der Unterhose und ein erhöhtes Risiko für Geschlechtskrankheiten verteidigen, als ein islamisches Klo im Kölner Bürgerhaus zulassen. What the fuck? Was ist denn ein islamisches Klo? Seid ihr noch ein Loch im Boden oder was? Und weil du mit den Arschbacken da dich die Brille bedrückst oder so, hast du ein geringes Geschlechtskrankheiten-Risiko oder was? Ja, dafür, wenn da mal ein Spritzer an deine Nikes geht oder so, bist du auch am Schreien. Ey, was ist das für ein Bullshit? Lieber einen Tag mehr arbeiten als ein muslimischer Feiertag im Kalender. Ja, mehr Arbeit. Das ist ja, gut. Alter, wir haben vor allen Dingen, viele also, Feiertage. Man muss dann nochmal dazu sagen, was das dann im Umkehrschluss auch bedeutet. Ne? Also wir haben ja jetzt im Moment das auch so, dass es bei manchen Feiertagen halt die speziellen Vorschriften gibt, was man da machen darf und was man da nicht machen darf. Und so einen Feiertagsschutz hättest du dann irgendwie bei irgendwelchen islamischen Feiertagen, wenn die da irgendwie der Meinung sind, so jetzt dafür kann er irgendwie vor Anbruch der Dunkelheit essen oder was weiß ich nicht was, hätte sie ja dann theoretisch auch, ne? Also hätten die ja dann gleiches Recht für alle, dann quasi auch einen Anspruch darauf, dass der Staat das dann schützt, dass sich alle da irgendwie an diese Vorstellung halten. Und das ist der Grund, warum ich sowas ablehne, der Hauptgrund. Und außerdem halt eben, weil ich die christlichen Feiertage halt auch nicht brauche. Ne? Also. Ja, überhaupt weniger Religionen, ne? Ja. Das ist auch so ein Ding. In ihren liebsten griechischen Restaurants oder Dönerbuden modifizieren die Köchinnen ihre Originalgewürzpalette auf den deutschen Geschmäckern hin, damit es den Kartoffeln schmeckt. Ja, sicher, so richtig so. Wollte ich sagen, das ist auch immer noch nicht so scharf, ich bin Europäer. Warte mal, wenn du was verkaufen willst, orientierst du dich am Geschmack der Kunden. Eben. Was für ein abgefahrenes Konzept, ja. Alter. Warum, wenn du ein indisches Restaurant hast, warum machst du nicht so ein höllenscharfes Feuerchili, ja, dass dir die Flammen aus dem Arschloch schlagen und die Leute nie wiederkommen, weil sie erstmal zwei Wochen lang mit ihren verbrannten im Bett liegen. Ja, weißt du, ey, was ist denn das? Die hat null Plan, kann das sein? Ja, und vor allem, welcher Lektor lässt einen Satz wie den durchgehen? Ihre originalen Gewürzpaletten auf den deutschen Geschmäckern hin modifizieren. Was ist das für ein Satz? Auf den deutschen Geschmäckern, was soll denn das sein? Ja, ich glaube, die Hängermee, das ist einfach ein ganz einsamer, verzweifelter und von Hass zerfressener Mensch. Aber die Taz auch, warum lässt sie sowas irgendwie online gehen? Also, ja, weil die Taz eine Zeitung für einsame, hassverfressene Menschen ist. Ja, oder Kartoffeln sind nicht strategisch. Sie sind ignorant, geschichtsverdrossen und besserwisserisch. Ja. Die Deutschen sind selbst die größte Problemkindergruppe. Sie schaffen sich selber ab. Ich hoffe, sie beeilen sich. Was ist das für eine Rhetorik? Ich merke jetzt schon, dass wir in ein paar Jahren hier sitzen werden und irgendwelche Leute werden bei irgendwelchen Zündfunkkongressen behaupten, dass von ihr wären keine richtigen Zitate. Wenn sie dann irgendwo, keine Ahnung, für das Familienministerium arbeitet oder so. Oder Body Positivity Ministerin. Das muss man im Kontext der damaligen Debattenkultur sehen. Damals war die AfD am Aufstieg begriffen. Deswegen hat man sich damals hatten wir noch kein Wahrheitsministerium. Heute genau. Hat das alles geregelt. Ich sehe auch schon den nächsten Artikel an der Seite. Antifa, aber bitte, aber mit mehr Fashion. Ach, darf ich kurz noch sagen, diese Dame war am Wochenende auf der jungen Islamkonferenz, witzigerweise, als sie irgendwie sowas, also ihr Schlagwort war irgendwie, es gibt verschiedene Praktiken des Islam und deswegen, oder Arten, den Islam zu praktizieren und deswegen schließen sich Islam und Feminismus nicht aus, was ich von vornherein schon mal eine hanebüchene Behauptung finde, weil wir alle wissen, wie gerne Muslime an ihren Regeln rumschrauben lassen. Und außerdem hat die Mercator-Stiftung dieses Ding finanziert und sie dahin eingeladen und sie hat sicher auch irgendwie, weil da kriegt lustigerweise, wenn du zur jungen Islamkonferenz gehst als Zuschauer, kriegst du auch Anreise, Unterbringung und Verpflegung bezahlt von der Mercator-Stiftung. Das wird für die Vortragenden also nicht anders sein. Und da darf also jemand, der so eine Scheiße schreibt, wie die Deutschen schaffen sich selber ab, ich hoffe, sie beeilen sich, darf dann da auftreten und für einen Dialog zwischen den Kulturen werben oder was? Macht auf jeden Fall Mut. Vor allem, aber weißt du, ich meine, von jemandem, der so kurz vor der Fettexplosion steht, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr Sensibilität erhofft, ja, wenn es ums Essen geht und so weiter. Ja, aber tut mir leid, dieser Artikel ist auf dem Niveau eines frittierten Snickers mit Mayonnaise. Ja, ey, ohne Witz. Und man muss halt auch noch hinzufügen, die Dame heißt ja hier laut ihrer Yagubi Farah auf Twitter nennt sie sich jetzt schon längere Zeit Akabi Farah, also ACAB. Und gibt auch in der Bio kund, dass es freut, wie viele Leute ihren Namen triggert. Also all cops are bastards. Ich kann also allen Berliner Polizisten nur den Rat geben, wenn sie die irgendwann wohl mal bei einem Notruf oder so auffinden, dann sollten sie sie einfach liegen lassen. Auf dem Rücken, sodass sie nicht wieder aufstehen kann, weil die findet euch eh alles scheiße. Finde ich auch lustig, dass jemand all cops are bastards benutzt, der eigentlich so rassisch sensibel ist, ne? Weil Bastards sind ja nun mal eigentlich, wenn man es genau nimmt, entweder uneheliche Kinder oder Kinder, die aus zwei verschiedenen Ethnien stammen. Ne? Ist also eigentlich gar kein gutes Wort. Das heißt, sie wäre dann Hängermesand? Tja. Ich finde auch diese Fixierung auf Sarrazin irgendwie, ich keine Ahnung, Leute, es gibt mehr Menschen wie Sarrazin, die man kritisieren könnte auf der rechten Seite. Warum muss es immer wieder Sarrazin sein? Weil ja, da die Debatte schon gelaufen ist. Und ja, der Sarrazin hat halt als erster das Maul aufgemacht, wirklich auf großer Bühne zu dem Thema. Und ich, so ungern mir das über die Lippen kommt, er hat ja mit einigen Sachen jetzt nicht Unrecht gehabt, die er damals prophezeite. Ja, aber weißt du, nur weil eine Person eine Stimmung anspricht oder ausspricht, heißt es nicht, dass er das Gesicht davon ist. Weißt du, einfach dieses, warum immer wieder Sarrazin? So, ich, ja, war es nicht Dennis Yücel, der ihm einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall? Einen zweiten Schlaganfall, der dann auch diesmal richtig reinhaut. Dennis Yücel, Free Dennis, der. Wahrscheinlich das, benutzen die Leute das, den Namen einfach, weil das halt die Leute dann entsprechend wieder Bescheid wissen. Das ist so wie dieses hier. Der Tarek hier, Tareks Gender Dingsbums, ja genau, mit seinem so hier, dann hat er auch so ein paar Leute einfach da gezeigt. Weiß. Beatrice ja, von Storch oder so, und dann müssen sie nur einfach den Namen sagen und dann sagen alle Leute, das ist ja so eine und irgendwie tralala, keine Ahnung. Also dieser Kram. Also wenn ich das lese, dann denke ich mir auf jeden Fall irgendwie, die dummsten Autoren sind die dicksten Kartoffeln. Hat der Sarrazin nicht auch hauptsächlich irgendwie gegen die Türken argumentiert? Nicht aber die größeren Kartoffeln sind eigentlich die Leute, die irgendwo eine Stufe über denen sitzen und das auch noch abdrucken und nicht sagen, Kind, das machst du jetzt bitte nochmal. Das Missy-Magazin. Also seitdem das Missy-Magazin in die Chefredaktion von der Taz eingezogen ist, ist das für mich keine Zeitung mehr, sondern tägliches Missy-Magazin. Hengame, meine Damen und Herren, bald in einer Magnesie in ihrer Nähe. Ja, wollte noch mal kurz noch was über NeoGAF erzählen zum Abschluss. Was wollen wir jetzt NeoGAF, hier? NeoGAF. Ach so, ja, das NeoGAF-Ding. Ja, NeoGAF ist ein Forum für Videospiele und Gamergate, sagen wir mal, weniger zugeneigt. Also es war einer der ersten Orte, an denen die Erwähnung dieses Hashtags dir schon einen Ban bringen konnte. Zum Beispiel auch dem YouTuber Boogie. Ja, Boogie2988. Der hat halt nur sowas gesagt, wie lass uns doch mal mit allen miteinander reden und mal gucken, ob nicht vielleicht eine Lösung möglich wäre, was natürlich nicht geht. Und die haben es ja auch in der Zwischenzeit in den letzten 3 Jahren nicht damit hervorgetan, dass sie auch nur 1 Zentimeter von dieser Haltung abgerückt wären. Und auch der Besitzer von NeoGAF, Tyler Malka, alias Evil Lore, der hat auch eigentlich immer schön vom Leder gezogen gegen Gamergate. Und der gehört jetzt in die Reihe der Leute, die es zerrissen hat. Nämlich es ist über ihn eine schon ältere Geschichte aufgetaucht, dass seine Frau ungewünscht nackt in die Dusche gefolgt ist und anderen Frauen an den Arsch gegriffen hat und hinterher gesagt hat, naja, ich habe hier einen Drink ausgegeben, dafür muss man arbeiten. Und solche Dinge. Also wieder einer von diesen angeblichen Allies und Feministen und von dem wir vorher schon irgendwie eine Liste von einem Dutzend hatten. Es werden jeden Tag mehr. Und das Lustige ist halt, dass dieses Forum daraufhin implodiert ist. Es ist ja auch im Nachfeld noch zu einigen Ereignissen gekommen. Da gab es diesen Mod, der jetzt verklagt wurde in 64 Fällen wegen Besitz von Kinderpornografie und so. Ja. Das sind alles so Sachen, die jetzt aufgetaucht sind. Und ja, keine Ahnung, wie es mit NeoGAF weitergeht. Ich bin da natürlich sehr schadenfroh, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, weil jemand, weil eine Seite, die so stark daran gearbeitet hat, jeglichen Diskurs über Gamergate zu unterbinden, ja, der jeden objektiven Diskurs mit dem Verhalten eigentlich verhindert hat. Was soll ich sagen? Da, so einer Seite weine ich auch keine Tränen hinterher. Und es mag Benutzer geben, die NeoGAF ganz gerne besucht haben, auch zu diskutieren über Spiele und so, aber das kann man woanders auch. Ja. Und vor allem freier. Es ist halt schon irgendwie ironisch, wie viele Leute auf der Anti-Gamergate-Seite irgendwie in Verbindung mit dubiosem Verhalten gebracht werden. Also wie oft du irgendwo einen Polizeireport oder eine Beschuldigung irgendwo von einem von den Leuten liest und dir denkst so, meine Fresse, Alter, gegen die haben wir einen PR-Krieg verloren. Leute, die einfach nur dastehen, laut schreien, Feminismus, um zu kaschieren, dass das selber irgendwelche Perverse sind. Und ich habe mir auch vorgenommen, für den Gamergate-Blog die Woche eine deutsche Zusammenfassung von den ganzen Fällen in den letzten Wochen zu schreiben, weil es langsamer Zeit wird, irgendwie, dass die Ressource auch deutschen Journalisten ohne Sprachbarriere zur Verfügung steht. Ich meine, das ist halt echt über ein Dutzend. Was? Du behauptest dann wieder Sachen, ne? Ja, ich behaupte wieder Sachen und stelle sie so dar. War doch ein schöner Sonntag, oder? Und wir werden genau so fertig, dass der Onkel Mars zum Formel-1-Rennen spurten kann. Oh, die wusste ich noch gar nicht. und vergesst nicht, Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass so wenige sich damit beschäftigen. Denken Sie selbst. Ja. Setzen Sie die Puzzleteile zusammen. Lesen Sie Sanskrit. Wenn du denkst, dass du denkst, denkst du nur, du denkst. Oh Mann, Tic-Tac-Toe als Abschlusszitat, beste. Nee, das weniger ist weniger wichtig als das Paradies ist die Apokalypse selbst. Das mit dem, wenn du denkst, dass du denkst, ist deutlich älter als Tic-Tac-Toe. Nicht, dass ich dich jetzt zum zweiten Mal musikalisch hier... Gitte Henning oder so, ne? Ach, das war, ja, Gitte war das, glaube ich. Ja, das liegt einfach daran, dass du schon so unfassbar alt bist und ich auch nur knackig. Tja. Hat auch seine Vorteile, wenn man sein Leben in gewonnenen Diskussionen über Musik einordnet. Ja, wenn man dem jungen Hosenscheißer immer erzählen kann, wo irgendwelche Lieder im Original herkommen. Und wenn man sich daran freuen kann, dass man sich daran erinnern kann. Als nächstes willst du mir also noch sagen, dass Behind Blue Eyes gar nicht von Limp Bizkit ist. Oh, Alter, raus! Ihr sagt, dass du ein bisschen deine Musik ist. Du hörst dich auch. Lasst euch nicht gendern, Leute. Und pay respect und so. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.